Um mich herum regiert das Chaos. Meine Ideale sind zu abgenutzten Worten geworden. Ich suche nach einer helfenden Hand, denn ich gehöre zu einer enttäuschten Generation. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen, wenn ich mich nicht irre, sind da. Schönen guten Tag, hallo. Weckt den Anschein. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin auf die Oreo-Seite gegangen, die Webseite, und ich habe Accept All Cookies geklickt und jetzt war ich. Der ist so schlecht. Ja, das waren die Weltraumaffen, meine Damen und Herren. Schönen Abend noch. Geht in den Wald. Ja, Mama lässt sich entschuldigen, der ist leider krank. Von hier aus gute Besserung an den Mammon. Aber ich kenne noch jemanden, der so ein Gesicht macht wie 7 Tage Regenwetter. Ich weiß nicht, was dem quer sitzt. Sieht aber nach einem Video aus. Vielleicht will er uns das selber sagen. Kennt den Mann gar nicht. Wer ist das? Ja, das ist der Vorsitzende von so einer deutschen Partei. So eine Kleinpartei. Ja, kann sein. Klein ist relativ. Also, ja. Von den Ideen her auf jeden Fall klein. Es kommt ja auch nicht auf die Größe an, sondern wie man die Partei anwendet. Ich muss mich gerade stark zurückhalten, sein Äußeres nicht zu kritisieren. Also mir hat heute jemand gesagt, das Programm von der CDU ist immer das gleiche. Da steht drin, wir erheben Anspruch auf den Bundeskanzler zu stellen, der Rest ist Verhandlungssache. Ja, also ich sage das nicht mal mehr irgendwie böse oder so, sondern als relativ neutrale Beobachtung, dass die CDU einfach komplett entkernt ist und Hauptsache Macht bedeutet. Also oder ein Machtanspruch halt. Also wir sind das, was wir sein müssen, um an die Macht zu kommen. Also ja, also ich weiß gar nicht, ob ihr die aktuellen Entwicklungen so ein bisschen mitgeschnitten habt. Es gibt ja diesen Entwurf, der nächste Woche zur Abstimmung kommen soll im Bundestag zum Thema Einwanderung etc. pp. Von diesem Mann. Habt ihr das mitgekriegt, was da für eine Passage drin ist? Also da sind diese ganzen Gesetzesvorhaben drin und dann gibt es einen weiteren Punkt, der zu diesem abzustimmenden Antrag gehört. Da steht dann drin, dass die AfD ganz böse ist und mit Desinformation die Welt zerstören will. Oh, Entschuldigung. Okay, das haben sie sich da reingeschrieben, damit die dann nicht dafür stimmen. Oder? Genau, das haben sie genau nur dafür reingeschrieben, damit die AfD nicht dafür stimmt. Und ja, wir lassen uns alle wieder verarschen von der CDU. Gut, anders kann man das halt gar nicht mehr ausdrücken. Also magst du das gleich nochmal raussuchen? Weil ich wollte es eigentlich auch raussuchen, aber ich habe jetzt nicht dran gedacht. Boah, wo habe ich das denn gesehen? Ich muss ja, mal gucken, wo ich habe irgendwo den Testtext gelesen. Ja. In einem Artikel. Ja, also es ist komplette Verarsche. Es ist komplette Theaternummer. Die bringen diesen Antrag ein und sie werden dafür keine Mehrheit kriegen, weil die AfD nicht dafür stimmen wird. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn man im Wahlkampf ist, sich so eine Schlappe einzufangen mit Ansage selber. Also man hat wieder das Gefühl, es ist der Wüst, organisiert das Ganze zusammen mit Angela. Ja, aber das war doch auch klar. Ich keine Ahnung. Also CDU hat einfach nur mehr von dem, was wir bisher hatten, was schiefgelaufen ist. Also ich meine, die Merkel, der hat sich auch nur immer vor sich her treiben lassen. Also von den Weltgeschehen. Da war nichts Gestaltendes mit dabei in der Politik, sondern nur ein verzögertes Reagieren. Also, ja. Und ich finde es so schlimm, dass auf ein extrem verzögertes Reagieren, nämlich das, was der Merz jetzt sagt, auf einmal alle sagen, oh, endlich, Zeitenwende, jetzt aber die CDU wählen. Seid ihr alle von allen guten Geistern verlassen? Ihr wisst doch genau, dass das sind Reden. Einfach, weil wisst ihr noch, wie sie damals diese eine Habeck-Rede so hochgejubelt haben, wonach er dann auf einmal Kanzlermaterial war, weil er einmal gesagt hat, irgendwie, wir müssen auch irgendwann mal was machen hier. Das ist zum Heulen. Und wir sehen in den USA, wie es geht, im Endeffekt, wie man eine Rede hält. Ja. Dafür ist mir zwar vorgeworfen worden, also mein allerliebster Twitter-Feind ist ja hier der Law Enforcer. Mit der 4 im Namen, ganz cool, damals in den 90ern. Das ist ja so ein absoluter Regierungsaccount. Und der hat dann gemeint, als ich geschrieben habe, also Pathos hin und her bei Trumps Rede, aber ich würde gerne mal einen deutschen Politiker hören, der so viel Klartext redet, der so wenig Wieselworte benutzt und dem so offen und ehrlich applaudiert wird. Und da hat er mir drunter geschrieben, ja, Sportpalast. Ja so wenig geht in diesen Köpfen noch vor. Die sind in kompletter Panik und schreiben einfach überall Sportpalast und Nazi und der Faschismus drunter und rennen weg. Das ist so großartig. Das Geile ist ja, dass gerade der Trump aktuell bei den Schwarzen beliebter ist wie bei den Weißen in den USA. Und er ist dann Sportpalast. Verstanden. Gute Analyse. Wenn sonst nichts mehr greift, einfach nur Denunziantentum und schlimmstmöglichster Vergleich bringen. Also krass. Lass uns noch mal gucken, was der Onkel Merz für eine Rede für uns hat. Die ist sicher auch mitreißend und Grundstein legen für ein goldenes Zeitalter. Ja, ich habe gerade noch versucht, diese Sache irgendwie zu finden. Ich gucke auch mal. Aber ich bin noch nicht fündig geworden. Lauter Anfragen, Antworten auf kleine Anfragen. Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Statistik der Bundespolizei. Gibt es hier eine Drucksache? Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate. Von welchem Tag war das denn? Wann hat er denn hier geredet? Am 24. Ja, da bin ich eigentlich schon vorbei. Ich bin ja schon beim 21. Die Menschen in Deutschland müssen sich wieder sicher fühlen und dafür werde ich kämpfen. Mit aller Entschlossenheit und aller Entschiedenheit. Darauf können sie sich verlassen. Friedrich Merz, die CDU hat als einziges in petto einen Überwachungsstaat zu bauen, der im Nachgang dann vielleicht in der Lage ist, noch den Täter zu finden. Und das war's. Mehr habt ihr nicht in petto. Ich habe den Wortlaut hier. Aus einem Artikel in der Rundschau. Also das Papier enthält außerdem einen besonderen Passus, er zielt direkt auf die AfD ab. Und dann kommt das Zitat. Die AfD nutzt Probleme, Sorgen und Ängste, die durch die massenhafte illegale Migration entstanden sind, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen. Sie will, dass Deutschland aus EU und Euro austritt und sich stattdessen Putins Eurasischer Wirtschaftsunion zuwendet. All das gefährdet Deutschlands Stabilität, Sicherheit und Wohlstand. Deshalb ist diese Partei kein Partner, sondern unser politischer Gegner. Und das ist halt ein Teil dieses Antrags. Und der kann nur ganz oder gar nicht abgestimmt werden wahrscheinlich. Und dementsprechend, ich würde nicht dafür stimmen, wenn ich die AfD wäre. Womit er halt, wie gesagt, riskiert, aufs Maul zu fallen. Ich bin gespannt. Okay, also im Dokumentensystem vom Bundestag ist da scheinbar noch nichts eingegangen. Okay. Das war zackig, wenn sie Mittwoch abstimmen wollen. So sieht das wohl aus. Aber vielleicht arbeiten die da ja auch gerade nicht. Keine Ahnung. Dass wieder eine Sitzungswoche ist oder so. Weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt hier auf jeden Fall ohne Suchbegriff Sortierung neueste Anträge und Entschließungen. Und da fängt es ja an am 13.01. mit Entwicklungspolitik neu strukturieren, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung abschaffen und Entwicklungshilfe in das Auswärtige Amt und Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eingliedern. Antrag der Fraktion AfD. Ja, das ist das Neueste vom 13. Das ist ja dann wohl schon älter. Aber gut, dann hören wir mal, was der Merz hier zu sagen hat. Es geht ja hier um diese Geschichte jetzt von letzter Woche. Wo war es nochmal? Michaelsburg, Merseburg, Magdeburg. Aschaffenburg. Keine Ahnung, Aschaffenburg war richtig. Ist es nicht aber nur auch der prominenteste Fall und es passiert 10 Mal am Tag? Also, und es kommt halt nicht in den Medien. Ja. Also, Kinder involviert sonst. Das war ach so, ja, okay. Ja, gut. Da, das stimmt. Es sind sonst keine Kinder involviert, sondern Jugendliche und Erwachsene. Verstanden. Ja, was war die Bilanz? Ein männliches Kind getötet, ein weibliches Kind verletzt. Wenn ich mich richtig erinnere, ein Erwachsener, 40 Jahre, der helfen wollte, getötet. Und der Täter, ein eigentlich schon ausreisepflichtiger Asylbewerber. Diesmal war es aus Afghanistan, wenn ich mich richtig erinnere. Und eigentlich schon ausreisepflichtig, ist da noch milder ausgedrückt, wenn man sich inzwischen anguckt, was jeden Tag mehr an Zeug, der hat ja mehr oder weniger eine Krawallspur durch Deutschland gezogen, der Typ. Wie so oft, Abdul Mosen lässt grüßen. Ja gut, der hat ja immer nur gedroht. Das war das einzige Mal, wo er jetzt Taten hat folgen lassen. Das kommt halt darauf an, Menschen drücken sich unterschiedlich aus, manche durch Gewalt, manche durch Drohung. Aber wir sehen, dass halt bei vielen offenbar die Hemmschwelle deutlich niedriger ist. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe selbst Kinder und ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, wie es sich für eine Mutter oder einen Vater anfühlen muss, ihr Kind morgens in die Kita oder in die Schule zu bringen und es mittags oder abends nicht mehr in die Arme schließen zu können. Meine Damen und Herren, ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und jetzt Aschaffenburg die neue Normalität in unserem Land sein sollen. Das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen. Alter, das ist doch so frech. Seit 10 Jahren. Das Maß ist voll. Ihr habt doch bis letzte Woche geleugnet, dass es überhaupt ein Glas gibt. Das ist so unverschämt. Ja, und die Leute, die gesagt haben, es gibt vielleicht ein Glas, die wurden als Nazis diffamiert. Also. Und ich meine, das hat doch auch nicht mit Mannheim angefangen. Wann war Mia aus Kandel? Verdammt nochmal, Heuchelei. Ja, früher waren das ja Einzelfälle. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Bis Mannheim waren das alles nur Einzelfälle und jetzt auf einmal, Alter, wenn du dir diese Messerinzidenzseite anguckst, das ist so unangenehm. Ja, es gab ja schon 2015 diese Einzelfallseite, hieß ja sogar Einzelfall mit der Karte. Mit Schwimmbad und dem ganzen Kram, was dann Jahre später irgendwie mal so halbwegs thematisiert wurde. Und damals hieß es ja immer nur, ja, es sind so viele Fake News im Umlauf und dann haben sie die Seite irgendwie sperren lassen. Und dann kam ja diese eine Räuberrose da, oder wie sie sich nennt, auf Twitter. Ich habe schon vergessen, wie die wirklich heißt, aber die arbeitet ja auch für die Bundeszentrale und hat auch schon über Gamergate-Quatsch geredet und ist, glaube ich, alle geblockt. Und die hat ja damals ein Grimme Online Award gekriegt für ihre Seite, die Fake News aufgedeckt hat, wo sie auch so eine Karte hatte. Aber das, was sie da hatte, war natürlich bei Weitem noch nicht so viel, wie auf der anderen Karte drauf war. Und auf der anderen Karte war das ja auch alles mit Quellen aus Lokalmedien und hier Pressemitteilungen der Polizei. Also das hatten die sich da ja nicht ausgedacht. Die Sachen, die sie da gezeigt haben, also war eigentlich alles 2015 schon wissen können. Ja, und vor allem bei der Amatonius-Stiftung hat man, wenn die von rechten Überfällen sprechen, Listen, die absolut nicht dem entsprechen, wie es dargestellt wird in den Medien, das wird groß verkündet. Und wenn es in die andere Richtung geht, dann heißt das alles Falschinformation. Also da wird mit absolut zweierlei Maß gemessen. Also. Ja, und ich hatte jetzt übrigens mittlerweile, weil ich letztens mal wieder jemanden gefragt hatte oder jemand gefragt hatte, was ich gehört hatte wegen diesen PKS-Zahlen und dem Aufenthaltsgrund, weil wir ja mittlerweile nur sagen, ja, sonstiger Aufenthalt, erlaubter Aufenthalt. Und dann die schlauen Leute kommen und sagen, ja, es könnten ja auch alles Touristen sein und so, das weiß ja keiner. Und ich meinte mich ja zu erinnern, dass in den alten PKS irgendwie 2016, als ich es mir noch angeschaut hatte, das mal aufgeschlüsselt war und auch für die Jahre davor. Und ich hatte das jetzt nochmal nachgeguckt und der Person geschickt. Und das war definitiv so. Also damals stand da noch drin, wie viele Angehörige von Streitkräften und Terroristen und Durchreisende und so. Also welchen Anteil die da haben. Und das stand auch noch für die Vorjahre mit Entwicklung da drin. Also diese Zahlen, die existierten alle. Und wahrscheinlich existieren die auch immer noch, aber die schreiben die ja nur nicht mehr rein. Wahrscheinlich, um die Leute nicht zu beunruhigen oder so. Fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik. Deutschland, unser Land, muss endlich wieder sicher werden. Ich habe daher gestern einige Vorschläge gemacht. Und sicher ist, und das möchte ich Ihnen versichern, sollte ich zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden, dann werde ich am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarstaaten dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Ja, und das ist auch schon mal großer Schwachsinn, der sich im Endeffekt nicht von dem unterscheidet, was Nancy Faeser jetzt sagt. Weil was ist denn Versuch der illegalen Einreise? Versuch der illegalen Einreise ist ja jetzt nicht, wenn einer ankommt und sagt, ich will Asyl haben. Das ist ja Tja. genau das Problem. Semantik. Es wird einfach um den heißen Brei weiter rumgeredet. Das ist völlig egal. Und dieses billige Abkupfern bei Trump irgendwie mit diesem, ja, First Day in Office. Ja, klar. Westentaschen. Präsident, In diesen Kanzler, Minuten, in denen ich hier spreche, laufen Täter weiter frei in unserem Land herum. Das whatever. ist ein Zustand, den wir beenden müssen und den wir beenden werden. Die Menschen in Deutschland müssen sich wieder sicher fühlen. Und dafür werde ich kämpfen, mit aller Entschlossenheit und aller Entschiedenheit. Und ich möchte Ihnen sagen, darauf können Sie sich wirklich verlassen. Und dann gucken seine Augen so komisch durcheinander. Weißt du, da tut das Nervensystem sagen, oh Gott, jetzt habe ich was gelogen, jetzt muss ich komisch gucken, ich muss den Stress abbauen. Guck mal kurz in zwei verschiedene Richtungen. Das ist so der Beginn von einem 1000 Meilen Yard Stare, wenn du weißt, dass du es eh nicht ändern wirst, aber du musst jetzt was sagen und hoffentlich glauben es die Leute. Weil es ist halt wie ein Taschenspielertrick. Das ist halt irgendwie so. Keine Ahnung. Wie so ein Casino-Besitzer, der den Laden umbenennt und sagt, diesmal gewinnst du. So, ich keine Ahnung. Ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Also. Ja, Guda, das war ganz schlimm, was der Friedrich hier gesagt hat. Und sie hat geschrieben, Friedrich Merz scheint nicht zu schaden, den Tod eines Kindes zu missbrauchen, um seinen Wahlkampf zu schärfen. Das war jetzt gerade Schärfen hier, was wir gehört haben. Das ist zutiefst unethisch. Nächste Woche wird über ein AfD-Verbot gestimmt. Steht hier so. Stattdessen inszeniert er AfD, sich AfD nun als Partner. Wisst ihr Bescheid? Steht ja auch so. Was ein Versagen. Ja, das stimmt. Der letzte Satz ist richtig, Herr Goder. Was ein Versagen. Ja, nur dass Jagoda nicht ganz so allumfassend meint, glaube ich. Ja, plus schlachtet nicht jeder immer alles aus. Also diese komische Unterstellung, dass irgendwer irgendwas ausschlachten würde, es geht doch in alle Richtungen immer dasselbe. Wer hat denn Also. dieses Wochenende schon wieder Demos gegen? Ach, guck mal. Ja, also das ist doch genauso Ausschlachtung. Also mit aller Liebe, ich weiß nicht, Nein, wer das. nein, die sind die Guten. Ach Siehst du das so. nicht? Ach Ich so. habe heute Nacht von dem zweiten von rechts geträumt. Das war Oh. schrecklich. Zweiten Alter, von der rechts. sieht Oh aus Gott. wie, der sieht Der sich echt ja. aus wie der fucking Joker. Das macht mich echt fertig, ey. Das ist aber. Luisa sieht ja noch fast, also, die sieht ja fast harmlos aus gegen den Rest, ey. Wenn die kommen und über dich herfallen irgendwie und dein Gehirn essen wollen. Und ich meine, Katrin sehen wir nur im Anschnitt. Glücklicherweise. Ah! Hilfe, Chris, jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Und auch der neue Partei-Dingens. Da, wie heißt der? Banaschak? Alter, das sind doch Gesichter, die dich echt verfolgen, bis an dein Lebensende in deinen Albträumen. Oh. Ja, und der Anlass ist, dass zwei Menschen tot sind und ein kleines Mädchen schwer verletzt und eine Frau verletzt. Und das ist das Gesicht, was ihr dazu macht. Wir haben Haltung. Und gute Laune, weil wir haben ein Bierchen getrunken, bevor wir auf die Demo gegangen sind. Ach. Und jetzt machen wir ein Selfie. Ich habe, als das passiert ist in Aschaffenburg, gab es einen Stream von der Pressekonferenz vom Innenminister von Bayern. Und davor lief halt der Stream und die haben gewartet, dass der endlich kommt und seinen Sermon da abgibt. Da waren so zwei Mediendamen, die haben da gekickelt und gescherzt. Ah, falscher Alarm, der kommt doch noch nicht. Ah. So, ich dachte mir auch so, ja, das, ihr geht sofort zur Tagesordnung über. Das ist für euch wie so ein Hubbel in der Straße bei 150. Naja, es hat gerade mal Bump gemacht, ne? Aber wir fahren einfach weiter. Wir fahren einfach, wir lassen uns davon nicht aufhalten. Wir lachen das weg. Das ist so grotesk. Ja, aber die lehnen sich ja auf gegen den Faschismus und so. Die haben Haltung. Können wir auch schon mal gute Laune haben. Alles wird gut. Wisst ihr, was Jesus getan hätte? Ja. Mhm. Er hätte die Peitsche in die Richtung. Wir müssen mit Andeutungen arbeiten. Abel, dein Bademantel ist in der Reihe. Ich lese gerade das Buch von Christian Lindner. Was er geschrieben Schattenjahre? Hat. Ja, genau. Ja, das ist geil. Das habe ich sogar mal vorgestellt bei uns. Ha! Da wird das auch drin zitiert. Und das hat sehr, sehr viele Dinge sind sehr ironisch, so rückblickend gesehen. Also, werde ich dann vielleicht auch nochmal vorstellen, so nochmal rekapitulieren, wie es jetzt mit den Dingen, die wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist. Weil er nämlich auch so drüber spricht, über die Koalition, die man schließen sollte und die man nicht schließen sollte und was da wichtig ist und so Dinge. Die lachen, die sitzen alle so selig am Lächeln, weil sie so weltoffen sind, dass ihre Gehirne rausgefallen sind. Und es ist dann so ähnlich wie eine Lobotomie und deswegen grinsen sie so. Das ist mein Eindruck. Hoffentlich wird mir nicht die Tür morgen früh eingestürmt. Da waren ja auch so noch so, es gab noch andere Fotos, da standen da noch so zwei Typen dazwischen, die hatten Schilder, irgendwie mit Magie können wir irgendwie zusammenleben und Magie wird alles in Ordnung kommen und so. Ich auch, ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was den Grünen helfen könnte. Ja, und hier hat hier der Don Alfonso noch was über die Amadeo Antonio Stiftung rausgefunden, denn die finanzieren ja mal wieder irgendwas. Irgendeine Organisation, also und dieses Mal ist es Schmutzwahlkampf der NGOs. Die steuerfinanzierte Amadeo Antonio Stiftung ist Supporter bei Demokraten-Org. Ah ne, Demokratim-Org. Letztere unterstützte Demonstrationen gegen rechts, bei denen der CDU-Chef Friedrich Merz explizit mitgemeint ist. Das steht ja wahrscheinlich auf dem einen Foto hier drauf. Ah ja, genau, Sternchen Merz ist mitgemeint. Und unsere Supporter sind klare Danke an alle Demokrat-Sternchen-Innen, die klare Kante zeigen. Du möchtest das auch? Melde dich bei uns, Amadeo Antonio Stiftung. Ja, na, vielleicht fangen die jetzt auch bald an, mal den Merz zu verteidigen, so wie hier die Leute von Korrektiv. Damit er wieder an der Macht ist, sie da nicht ihre Finanzierung streicht. Und wer braucht eigentlich die Grünen? Ja, das hier, also das ist... Ich habe es zweimal lesen müssen. Kann das sein, dass es gerade eine Menge Wendehälse gibt? Ich weiß nicht, ob die jüngeren Zuschauer mit dem Begriff so viel anfangen können, aber in der Zeit nach dem Zerfall der DDR gab es einen Haufen Leute, die behauptet haben, sie hätten alles immer schon gewusst und wären eigentlich heimlich auch, hätten sie gegen Honecker und Mielke intrigiert, um das zu Fall zu bringen. Also die waren praktisch im, das ist das Äquivalent zu den Opas und Omas, die alle im Widerstand waren. In meiner Generation bei euch ja die Uropas und Uromas, wenn ihr jünger seid. Ja. Und dann haben wir hier Stefan Anpalagan, den kennen Zuschauer der Weltraumaffen aus den letzten fast 10 Jahren zur Genüge, als Woken, inquisitorisch Woken Journalisten und Autor, der sich nie zu fein war, irgendwie ja, klar zu definieren, was die Grenzen sind, wo Rassismus anfängt, wo Sexismus anfängt, der ganze Unsinn, den solche Journalisten, Darsteller halt machen. Und dann schreibt er hier halt, er hat sich 3 Talkshows mit den Grünen angeguckt, Baerbock bei Mioska, Habeck bei Maischberger und Dröge bei Markus Lanz. Und dann noch ein paar Berichte über die gute Jette und das neue Führungsduo der Grünen Jugend. Er sagt halt, Talkshows guckt er sich nicht gerne an, weil die eigentlich immer das Gleiche machen. Und dann schneidet man es hinterher für TikTok zusammen, um den jeweiligen Politiker gut aussehen zu lassen. Macht noch einen Witz darüber, dass Til Schweiger in irgendeinem Podcast, in irgendeiner Talkshow was über Sicherheit erzählen durfte, weil er mal Tatort-Kommissar war. Und hat Parteifunktionäre als Zuschauer getarnt, wo man nicht angibt, dass die Partei XY angehören. Das machen wir in den Talkshows auch. Bei Mioska und Maischberger geht es darum, wie die Grünen ihren Vorschlag, Sozialabgaben auf Kapitalerträge einzuführen, durchsetzen wollen. Gefragt sind Zahlen, Daten, Fakten, präzise Antworten darauf, wer in welcher Höhe belastet wird. Nichts Unerwartetes. Nichts, worauf man sich nicht hätte vorbereiten können. Baerbock antwortet, es sei irgendwie kompliziert. Und Habeck sagt, wie wir es dann im Detail machen, das können wir uns später überlegen. Man muss sich das vergegenwärtigen. Der Mann ist Vizekanzler. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einem wirtschaftlichen Abwärtsstrudel. Und der seit 3 Jahren regierende Vizekanzler will sich die genaue Ausgestaltung eines von ihm selbst eingebrachten Vorschlags später überlegen, weil er gerade nicht weiß, wie man es im Detail macht. Hätte ich in meiner Examensprüfung derart rumgeeiert, wäre ich krachend durchgefallen, und zwar zu Recht. Ja, was ist denn los, Stefan? Hast du auf einmal irgendwie dein journalistisches Rückgrat entdeckt? Oder was ist los? Oder denkst du einfach, der Wind, ich glaube, der dreht sich gerade. Mhm. Und wenn ich das richtig mache, dann kann ich irgendwo unterschlüpfen. Wenn ich habe das ja schon immer gewusst, dass das mit den mit den Grünen, dass das nicht in die richtige Richtung geht und so. Nee, das habe ich immer gesagt. Kannst du jeden fragen? Ich habe meine ganzen Tweets gelöscht aus der Zeit. Ja, das stimmt. Aber kannst du mir glauben, dass ich war immer dagegen, gegen die Grünen. Ja, also Stefan, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass er jetzt großartig die Grünen irgendwie beklatscht hätte in der Vergangenheit. Gab es da was? Ich weiß nur, dass er halt ständig irgendwas redet, was man nicht richtig nachvollziehen kann. Ich sehe einfach die Überschneidung bei den programmatischen Sachen. Woke. Okay. LGBT, Rassismus. Also die Grünen anzugreifen, ist, denke ich, schon ein Schritt irgendwie in die Richtung, sich von dem bisher Gesagten ein Stück weit abzusondern. Weil er weiß doch genau, dass solche Sachen in seiner Blase auf jeden Fall nicht gut ankommen werden. Ja, vielleicht hat es sowas damit zu tun, dass hier McDonald's und Amazon und so ihre Diversity, DEA-Sachen und so zurückrollen und er einfach nur den Raum liest. Also, und sich denkt, ups, vielleicht haben wir es übertrieben. Und wie du gesagt hast, Mars halt Wendehälschen, der immer die innere Haltung früher schon hatte, aber halt andere Sachen geschrieben hat. Hm. Der neben Katharina Dröge sitzende Wolfgang Kubicki wirkt im Vergleich ausgeruht und aufgeräumt. Er zeigt Anteilnahme und offenbart außen- und innenpolitische Expertise, die es in einem solchen Gespräch benötigt. Es ist eine ruhige und ernste Auseinandersetzung, bei der man kann es nicht anders sagen, der FDP-Politiker Kubicki der grünen Politikerin Dröge haushoch überlegen ist. Auch wieder sowas, wo ich von ihm nicht mit gerechnet hätte, weil ich weiß, wie seine Blase darauf reagiert, wenn man sagt, der Mann hat das besser gemacht als die Frau. Ich bleibe bei meiner Idee, dass das schon Flak geben wird. Und dann geht es halt auch noch um die Frau hier Nizart, Chefin der Grünen Jugend. Auf den Fall Gelbhaar angesprochen, erklärte die Chefin der Grünen Jugend, Jette Nizart, allen Ernstes, dass die Unschuldsvermutung parteiintern nicht gelte. Man sei halt eine feministische Partei, wo man Betroffenen glaube und sich vor Betroffene stellt. Angesichts der grassierenden Frauenfeindlichkeit in diesem Land und den täglich stattfindenden Tötungsversuchen gegenüber Frauen durch die Hand ihres Partners, ist das eine ehrenwerte Haltung. Nur was bedeutet das für eine politische Organisation? Was passiert nun mit Gelbhaar, dem womöglich himmelschreiende Ungerechtigkeit geschehen ist, ausgelöst durch eine Frau? Und warum nominiert eben jene unbeugsam feministisch-antirassistische Partei mit Robert Habeck ausgerechnet einen weißen Mann zum Kanzlerkandidaten? Heterosexuell möchte man hinzufügen, Stefan. Unbedacht, unprofessionell, unausgegoren wirken die Grünen. In Talkshows wie in der Regierungsverantwortung. Puh. Die Grünen wirken einfach nur lost. Die haben ein paar Stellen gute Fachinfos, gute Fachfragen, aber die sind halt auch übernommen worden vom ideologischen Einheitsbrei, wo sie halt wie ein Blob funktionieren, der nicht mehr nachdenkt. Also. Aber schön, dass der Stefan da irgendwie. Er macht ja hier so ganz vorsichtige Versuche, mit der Realität Kontakt herzustellen. Also ist ja eigentlich gut. Also. Und wir sehen das ja nicht zum ersten Mal. Also wir haben ja einen anderen alten Bekannten, den Hasnain Kasim, glaube ich, hieß er, ne? Der auch extrem woke war, bis er halt irgendwann angefangen hat, Dinge zu sehen, die normale Bürger auch sehen. Und der fragt halt jetzt auch, soll das wirklich irgendwie, ist das eure Antwort auf Aschaffenburg und solche Sachen, die er sich früher, glaube ich, nicht getraut hätte, bevor er sich aus dieser Blase gelöst hat. Regelmäßig sind die Grünen umgekippt. Angesichts konservativer Widerstände haben sich innerhalb der eigenen Regierung erst von der SPD und anschließend von der FDP durch die Magnesie treiben lassen. Eigene Regierung, Stefan? Die eigene Regierung, meinst du, die gehörte den Grünen oder was? Weil die ja. stärkste Fraktion im Moment mal. Ach, Stefan. Für harte linke Positionen waren sie in der Ampel nicht zu haben. Gegen realpolitische Vereinnahmung verwehrten sie sich. Was? Wozu also sollte man sie wählen? Für das gute Gefühl? Für den Anspruch auf Vielfalt? Ui, Shots fired. Der Bundesvorstand der Grünen ist so weiß, dass man eine Raufasertapete damit streichen könnte. Nicht anders sieht es bei der grünen Jugend aus. Ja, echt jetzt? Weil der Omrit nicht mehr da ist, oder was? Und der Cem, was für ein Cem geht, der nicht... Aber das ist doch schon immer so, das sind die reichen Göre, die Verzogenen, die aus der oberen Mittelschicht kommen und oder noch höher und dann grün wählen, weil ich will Kommunismus und ich liebe Bäume. Also, keine Ahnung. Die Vorfeldorganisationen der Grünen werden repräsentiert von weißen Frauen, die in Milliardärsfamilien groß geworden sind. Ernsthaft? Wen will diese Partei ansprechen? Für wen macht diese Partei Politik? Mit welcher Expertise und mit welchem Ziel? Die Bevölkerung hat kluge Antworten und eine gute politische Führung verdient. Angesichts der aktuellen Grünen sehe ich allerdings. Und jetzt kommt das Bonmot. Schwarz! Ja, danke, Stefan, trotzdem irgendwie so. Warum auch nicht? Ja, wir werden das beobachten. Ja. Ich bin immer froh, wenn jemand das Licht sieht. Ja, ich auch. Also ich bin ja da auch so ein Gläubiger daran, dass Menschen tatsächlich, dass man sie erreichen kann. Also. Genau. Und eines unserer Lieblingsmantras in den letzten 9 Jahren. Als Weltraumaffen ist es ja gewesen, immer wieder zu erzählen, wie scheiße das ist, wenn Deutschland oder die deutsche Regierung NGOs bezahlt, die dann nur Unsinn machen, die Leute gegeneinander aufhetzen oder Dieselautos aus der Stadt klagen oder was auch immer. Es wird viel zu viel Geld in grüne und rote Vorfeldorganisationen investiert. Und das beklagen wir schon länger. Und hier haben wir jetzt mal einen Fall, der uns zeigt, dass wir mit, wenn wir über Deutschland sprechen, natürlich wieder mal nur unseren Teller sehen. Und wenn wir den Kopf ein wenig heben und über den Tellerrand hinausschauen, erzählt uns hier die Berliner Zeitung, dass halt genau das Gleiche in Europa läuft. In dem Artikel der niederländischen Zeitung The Telegraph wird behauptet, dass die EU-Kommission über Jahre hinweg Umweltorganisationen subventioniert hat und die grünen Pläne des ehemaligen Kommissars für Klimaschutz Frans Timmermans voranzutreiben. Die Nichtregierungsorganisationen sollen angeblich konkrete Zielvorgaben für Lobbying-Ergebnisse bei EU-Abgeordneten und Mitgliedstaaten gemacht worden sein. Dies gehe aus vertraulichen Dokumenten hervor, die der Zeitung vorliegen sollen. Na, alles sauber in Brüssel und Straßburg oder was? Aus dem Bericht geht hervor, dass Gelder aus einem milliardenschweren Fonds für Klima- und Umweltschutz, Umweltsubventionen angeblich für eine Schattenlobby genutzt worden seien. Demnach sollen das European Environmental Bureau, der europäische Dachverband grüner Organisationen, die Umweltorganisationen ausdrücklich angewiesen haben, mindestens 16 Beispiele darzulegen, in denen das EU-Parlament dank ihrer Lobbyarbeit die Umweltgesetzgebung ambitionierter gestaltet hat. Darüber hinaus soll das EBB das von Timmermans initiierte Renaturierungsgesetz aktiv gefördert haben. Timmermans, niederländischer Sozialdemokrat und ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission, war maßgeblich für den Green Deal verantwortlich. Dieses strategische Programm zielt darauf ab, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, indem Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft und Verkehr nachhaltig umgestaltet werden. Laut The Telegraph wurden beispielsweise ein Zuschuss von 700.000 Euro genutzt, um die Debatte über das Naturschutzgesetz und die europäische Landwirtschaft in eine grüne Richtung zu lenken. Ich möchte wissen, ob das auch bei anderen Themen wie Migration der Fall ist, sagte Dirk Göttink, Europaabgeordneter der konservativen Partei New Social Contract. Ja, wunderbar, oder? Puh. Bereits 2018 hat der Europäische Rechnungshof die mangelnde Transparenz bei der Vergabe von EU-Fördermitteln an NGOs kritisiert. Im April wird ein neuer Bericht des Rechnungshofs erwartet. Umweltvereinigungen befürchten nun den Verlust ihrer jährlichen Zuschüsse in Höhe von rund 15,5 Millionen Euro. EU-Kommissar Serafin betonte jedoch, dass NGOs keine Angst haben müssen, von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen zu werden. Bei Entscheidungen zu Umweltfragen ist es essentiell, die Beiträge sowohl von Organisationen, die Geschäftsinteressen vertreten, als auch von solchen, die sich für Umweltbelange einsetzen, zu berücksichtigen, erklärte er. Ja, wunderbar. Ihr gebt unser Geld euren Freunden, damit die euren Freunden sagen, dass sie ein bisschen freundlicher zu euren Freunden sein sollen. Aber ist ja toll. Das ist auch wieder so ein Skandal, der mich halt so überhaupt nicht überrascht, sondern eher so, wie, ihr wusstet es nicht? Also im Sinne von so, hä, warum, also warum nimmt man dich das nicht von vornherein an, dass das der Fall ist? Also, ist das gut. Ja, verarschen können wir uns selber, Franz, dafür brauchen wir dich nicht. Der einzige Holländer, von dem ich je was gelernt habe, ist Rudi Carrell. Arndt Dieringer, Schwachkopf, die Massenverfahren wegen Politikerbeleidigungen im Internet. Da hat er einen wunderschönen Ausschnitt aus einer Veröffentlichung in der Juristischen Wochenschrift, Jahrgang 2025, Seite 278 FF. Eine wunderschöne Zusammenfassung, nämlich erstens, Zivil- und Strafjustiz haben in Bezug auf Politikerbeleidigungen im Internet Maß und Mitte noch nicht gefunden. Anstelle der früheren übermäßig toleranten Handhabung ist eine rigorose Verfolgungspraxis getreten, bei der vielfach die Bedeutung der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 und vor allem auch Artikel 10. Was ist das EMRK? Keine Ahnung. Europäische Menschenrechtskonvention? Ha, vollkommen verkannt wird. Okay, das ist schon mal eine schöne Klatsche eigentlich. Ja, für jeden, und der sagt der ja halt auch Artikel 1 Grundgesetz und Artikel 1 quasi der, also den ersten Absatz von der Europäischen Menschenrechtskonvention, also ziemlich, da steht ja da, dass der 5 und dann irgendwie so ein Binnen- okay, das ist ein Trennstrich. 5 und 1 und 10 und 1, ja. Dürfte dann irgendwas wie Menschenwürde oder irgendwas sein. Vor allem ist es halt auch einfach so ein Abgraben vom Grundboden von der Demokratie. Wenn du Tyrannei einführen möchtest, musst du auf jeden Fall Meinungsfreiheit einschränken. Also das ist im Grunde der totalitäre Impuls. Ich sage nicht, dass wir jetzt schon im Totalitarismus leben, aber es ist halt die slippery slope in die Richtung einfach. Also. Aber Evel, ich habe von den ganzen guten Antifaschisten gelernt, dass man, wenn man Meinungsfreiheit einführt, dann kommt der Faschismus wieder. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass man mit Linken nicht debattiert. Also das ist übrigens die Ansicht von Professor Dr. Tim Drigala. Der hat den Artikel geschrieben. Und der zweite Punkt ist, ein besonderer Ehrenschutz für politisch exponierte Personen ist abzulehnen. Dies gilt auch für Meinungsäußerungen in sozialen Netzwerken des Internets. Die Meinungsäußerung im Internet ist keine Meinungsäußerung niederer Art. Interessant. Drittens, zivilrechtlich ist das Handeln gewisser Agenturen, die die Verfolgung von Hass im Netz selbstständig übernehmen, unter dem Gesichtspunkt der Massenabmahnung aus Gebühreninteresse unzulässig. Ah, Schindluder mit der Justiz getrieben. Hallo, neue Vorsitzende der jungen Liberalen oder alte Vorsitzende der jungen Liberalen. Ja. Sehr lieber jemand, der sich auskennt, wie es aussieht. Und viertens, die von diesen Agenturen verfolgten Äußerungen erreichen regelmäßig nicht das Gewicht, das eine Zubilligung von Schmerzensgeld wegen einer besonders schweren Persönlichkeitsrechtsverletzung rechtfertigen würde. Ferner verstößt die massenweise Zubilligung von Schmerzensgeld in diesen Fällen gegen das Bereicherungsverbot und führt zu einer unerwünschten Kommerzialisierung des Ehrenschutzes. Oh. Hört sich an, als hätte wieder irgendjemand seine Gesetze nicht durchdacht und hätte nicht mit den Leuten gesprochen, die ihm vielleicht solche Einwände schon im Beratungsprozess irgendwie an den Kopf geworfen hätten. Tja, jetzt brauchen wir nur noch irgendwie jemanden, der den Prozess führt. Und dann schauen wir mal. Aber mit einem Verfassungsgericht, das von Politikern besetzt wird oder im schlimmsten Fall mit Politikern besetzt wird, nun. Apropos nicht durchdacht, jetzt lernen wir endlich, an welcher Stelle die Kapitalsozialversicherung greift von Robert Habeck. Stefan Anpalagan jetzt nochmal live sozusagen. Genau. Gut, aber die Frage ist eben gerade die, wer soll denn was genau wann wie drauf zahlen? Und da sind Sie die Antwort noch schuldig geblieben und haben gesagt, ich liefere das nach. Und dann kam die Kritik, das hat er schon mal gemacht. Wir haben es einmal kurz zusammengefasst, das, was an Kommunikation vorgeworfen wird, Robert Habeck, klingt einmal so beim Heizungsgesetz und jetzt einmal so bei diesen Sozialversicherungsbeiträgen. Wie man es genau macht, ohne die Preise dauerhaft nach oben zu bringen, das wird man sehen. Wie wir es dann im Detail machen, das können wir uns dann später überlegen. So, da ist er wieder, der Vorwurf, da bläst jemand etwas raus und er hat es aber noch nicht so durchdekliniert, dass wirklich jeder weiß, woran er ist. Stimmt? Ja, Sie fragen mich eine interessante Frage. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die gesamten Steuersenkungsversprechen und die Sicherheitsversprechen der Union null gegenfinanziert sind. Kann man jetzt glauben oder nicht, dass das dahinter irgendwas ist. Aber es ist jetzt die Union und die SPD. Mein starker Kopf, du hast jetzt einfach nur eine andere Partei angegriffen, ohne auf den Vorwurf auch nur annähernd eingegangen zu sein. Also, Panik. Also das ist einfach nur so direkt ablenken. Jemand anders ist auch dumm. Nicht nur ich, dass ich keine Antwort habe. Ja, vor allem seit wie vielen Wochen diskutieren wir das jetzt schon? Doch schon seit fast 2 Wochen, oder? Und es ist ja schon, sind ja schon drüber gestolpert über den Kram. Da könnte man, müsste man sich doch jetzt eigentlich was überlegen, eigentlich, was man dann sagt. Was ja, man eigentlich ja, da muss man im Grunde einfach sagen, so, was ist denn jetzt eine gute Zahl? Sag mal eine Zahl. Da muss man eigentlich da drauf und die benutzt man dann so. Irgendwo in seinem Netzwerk muss doch da ein Policy-Wonk sitzen, der es durchgerechnet hat. Im Endeffekt nicht ist es ja eh so, dass sie ja quasi, also das hatte ja der Robin Alexander letzte Woche schon rausgearbeitet bei der anderen Dame da, Frau Brandner, dass sie ja sagen, ja, das betrifft ja nur die riesig reichen Milliardäre, aber im Endeffekt steht ja in deren Grundsatzprogramm, dass sie das sowieso für alles wollen, für alle Kapitalerträge. Und aber wir haben in Deutschland so wenig Vermögen, was an der Börse verdient wird, an Gespartem, was da irgendwie angelegt wird, und dann geht man da wieder drauf. Also, ja. Das ist die Leute arm halten. Und dann haben die Leute sich mal ein bisschen was zusammengespart und können es dann anlegen, und dann muss man gleich wieder dran gehen, ja, und dran rum. Klar, dass sie das wollen, dass die Leute davon abhängig sind, von den Almosen des Staates. Das ist doch Sozialismus-Thema Nummer 1. Du kannst das ja nicht machen, deine Sachen da durchziehen, wenn du die Leute nicht abhängig hast davon, dass es die Politik so in der Form gibt. Ja, da und auch beim Sozialsystem jede Antwort, jede Problembeschreibung schuldig bleibt. Ja, aber das frage ich Herrn Merz, wenn er da ist. Jetzt frage ich Sie, was ist die Antwort darauf? Also wer zahlt was bei welchem Art von Kapitaleinkommen? Die Antwort ist, dass in Deutschland, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, die Hälfte der Bevölkerung 2% des Vermögens in Deutschland besitzt. Ja. 2%. Und wie viel besitzt 1% der Bevölkerung? 35%. Aus diesem Vermögen werden vor allem Kapitalerträge erwirtschaftet. Richtig. Daraus sieht man... Habeck, das Ding ist, die Leute, die kein Geld besitzen, das sind in der Regel gierigere Menschen, die nicht in der Lage sind zu sparen. Also jedes Vermögen entsteht erstmal dadurch, dass du weniger ausgibst, wie du einnimmst. Also der das ist per se nicht unbedingt ein Missstand. Also... Der FUBA 201 sagt, wie war das nochmal, auf deutschen Konten schlummern x Billionen Euro, wenn wir nur einen kleinen Teil davon aktivieren könnten. Das sind immer die gleichen Träume, die Jungs träumen. Wir müssen den kleinen Leuten das hart ersparte Geld wegnehmen, weil wir können doch viel bessere Sachen damit machen als die. Das geht ja, ich meine, das haben wir jetzt schon so oft in verschiedenen Formen von verschiedenen Sprachrohren des WEF gehört, dass es langsam langweilig wird. Ja, also und können wir nicht mal vielleicht eine Debatte darüber führen, was machen denn die Menschen richtig, die es schaffen, ein Vermögen aufzubauen? Haben die eine tolle App? Sparen die anders? Womit bauen die sich ihr Vermögen auf? Der rationale Kapitalist, klasse Buch, als Einstieg in den Finanzmarkt zum Beispiel. Das ist alles nicht so komplex. Alles nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Und ja, ich weiß, sparen ist schwer, aber ich sehe halt zumindest viele Leute, die zum Beispiel in ihren 20er Jahren halt einfach lieber feiern gegangen sind, statt kleine Beträge zu sparen. Und wenn du in deinen 20er Jahren schon anfängst zu sparen, das hat einen richtigen Schneeballeffekt. Also wir hätten halt nach dem Krieg einfach einen besseren Cut machen müssen. So haben wir halt Erbdynastien, die eben, also die paar, die er meint, die halt wirklich nicht arbeiten müssen und wo sie jeden Tag irgendwie wieder 1 Million mehr auf dem Konto haben und so. Das sind Leute, die großenteils aber noch aus einer Zeit kommen. Guck dir den Herrn von und zu Gutenberg an. Die Familie ist auch milliardenschwer. Mhm. Warum? Weil sie jahrhundertelang entrechteten Leuten das Geld abgepresst hat. Aber was hier eigentlich viel relevanter ist... Wir hätten da halt mal einen Cut machen müssen aus meiner Sicht. Dann könnten wir über sowas reden und dann könnte man auch sagen, nein, die Leute haben sich sehr erarbeitet. Die Leute hätten hier einfach mehr Geld übrig zum Sparen, wenn er ihnen nicht so viel wegnehmen würde, sowieso schon für den ganzen Scheiß. Also, ja, das ist doch das Hauptproblem. Und 80% aller weltweiten Millionäre und Milliardäre sind self-made erste Generation. Nur so zum Sacken lassen. Ja, aber das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle für die Finanzierung von diesen ganzen Sachen, sondern man braucht da weniger Nehmer als Geber in diesem System drin und nur mit irgendwie das Geld der Reichen wird uns schon nicht ausgehen. ist sowieso von vornherein klar, dass das so nicht funktionieren wird. Übrigens, lustigerweise hat eigentlich, habe ich heute einer Rede gelauscht zu genau diesen wirtschaftspolitischen Themen, wo also auch viel darüber geredet wurde, wie der gute Herr Habeck sich so aufgeführt hat als Wirtschaftsminister. Und derjenige, der mir das erzählt hat und anderen Leuten auch, also in Präsenz vor Ort, war ein gewisser Marco Buschmann. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Und ich dachte mir nur so, ja, das ist so alles richtig, so was du da sagst. Das ist alles ganz furchtbare linke Ideen von An- und Dazumal sind, die von vornherein schon gescheitert sind und nie funktionieren werden. Marco Buschmann. Problem ist nur, die Leute werden nicht im Endeffekt nicht wählen wegen irgendwelchen Selbstbestimmungsgesetzen und lauter anderem so ein Bullshit. Aber du und Herr Lindner dann irgendwie meint, dass das ja egal ist und dass es ja eh keinen juckt. Aber das sind genau diese Sachen, die im Endeffekt den Leuten ein gutes und ein schlechtes Gefühl geben. Und die anderen Sachen, die können dann so richtig sein, wie sie wollen. Das kauft euch halt sowieso keiner ab, weil ich meine, das war halt von vornherein abzusehen, dass wenn ich mit solchen Leuten wie Robert Habeck irgendwie koaliere und den zum Wirtschaftsminister mache, dass er dann mit linken Ideen um die Ecke kommt und dass die SPD von heute nicht mehr die SPD ist, mit dem man da irgendwann mal sozialliberale Koalitionen gemacht hat in den 70er Jahren. Das sollte eigentlich auch jedem klar sein. Also wirklich, also ja. Also wie gesagt, es war eigentlich eine ganz gute Rede, aber ja, das Hauptproblem, was der FDP das Genick brechen wird, ist halt genau diese ganzen anderen Sachen, von denen sie alle meinen, die wären nicht wichtig. Gibt den Leuten halt ein schlechtes Gefühl, dass sie halt denken, ja, das mag alles sein, weil die haben ja bei den letzten Wahlen ja auch schon mal vernünftige Sachen gesagt, aber im Endeffekt ist dann nicht so das Gute dabei rausgekommen und dieser ganze Bullshit ringsherum, von dem man immer wieder meint, das wäre ja nicht so wichtig, gibt den Leuten ein schlechtes Gefühl und dann probieren sie es doch lieber mit anderen Leuten, die dann irgendwie da sagen, nee, machen wir nicht, wir wollen nicht irgendwie an den Familien rumdoktoren und irgendwie an den Geschlechtern rumdoktoren und das ganze Zeug da, moderne Gesellschaftsansichten. Dass die ungleiche Solidarität viel mit der Vermögensbildung zu tun hat. Und ich finde es richtig, zu adressieren. Ja, aber die meisten sind nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die von Ihnen beschriebenen Multimillionäre sind wahrscheinlich nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die kriegen keinen Lohnsteuerbescheid, wo man das abziehen könnte. Also wer wirklich zahlt dann auf seine, die da drin sind die Lohnabhängigen. Das heißt, die zahlen dann auch für ihr Erspartes. Das ist ja, ich weiß nicht, ob es mit Absicht oder aus Versehen missverstanden wird. Es geht ja darum, dass Menschen, die arbeiten, die in der GKV sind, entlastet werden jetzt von den Arbeitslöhnen und dass es ein Ausgleichssystem gibt, wo diejenigen, die hohe Kapitaleinkünfte haben, sich an der solidarischen Finanzierung des Gesundheitssystems beteiligen. Ich brauche ein Beispiel. Also ein Multimillionär, der nicht in der... Die werden doch nie im Leben entlastet. Die werden doch nicht das Ganze, da wo das Geld wirklich ist, das weglassen und das dann da nehmen, wo es nicht wirklich ist. Also... Außerdem zerbricht die Krankenversicherung gerade unter einem ganz anderen Gewicht, das er einfach natürlich nicht anspricht, weil es seiner Partei ins Narrativ fahren würde. Das zerbricht also. Ja, und vor allem, wie auch Multimillionär als abwertend eingeführt wird. Die reichen Leute, die ich kenne, die reißen sich alle 70, 80, 90 Stunden den Arsch auf, obwohl sie sehr viel Geld haben, weil sonst auch niemand nachkommt, der ähnliche Führungsqualitäten an den Tag legen kann. Das ist das, was ich sehe. Also das ist dann die Frage so, also ich sehe dasselbe dann immer so ein bisschen als, oh, wir beuten den Chef aus, weil der ist ja trotzdem so blöd und kommt wieder. Das ist ja auch also, eine andere Frage, weil das meint er hier wahrscheinlich ja auch nicht. Er meint Leute, die einfach nur passives Vermögen offen in den Kapitalmärkten halt drin haben. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Klientel von Leuten, die jetzt irgendwie eigene Geschäfte haben, wo die Werte drin sind oder so. Also... Und die werden sicherlich nicht so viel arbeiten, wenn das da einfach nur investiert ist und abschmeißt. Aber ja, er sagt jetzt wieder, diese Menschen gibt es und das stellt auch wieder so, das ist ja auch wieder so lustig bei den Grünen, ne? Also mit hier, wie war das? Populismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so ganzen Dinge. Aber hier kann man jetzt einfach mal so in den Raum stehen. Ja, es gibt da diese Gruppe von Leuten und da will ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es die gibt. Und der Rainer wirft 3% und ja. Der Rainer wirft im Chat nochmal ein, dass die Krankenkassen auch seit 2012 an dem Gewicht zerbrechen, einen Teil ihrer Rücklagen in Staatsanleihen anzulegen und die kontinuierlich abwerten. Okay. Darf man auch nicht vergessen, dass da auch immer gerne reingegriffen wird, um Geld, noch mehr Geld rauszuholen. Für was eigentlich? Noch mehr Geld für noch mehr NGOs und noch mehr Beauftragte und noch Sonderbeauftragte. Und noch ja, mehr wir haben 60% Staatsquote in Deutschland. Das ist Sozialismus light. Also der gesetzlichen Krankenversicherung ist, wie kriegen Sie dann von dem die Einnahmen aus den... Wenn wir uns darüber verständigen, dass das sinnvoll ist, dass auch die Superreichen sich an der Finanzierung des Krankenhaussystems für alle beteiligen und wir nicht irgendwo bei der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenkassen einen Cut machen, dann werden wir den Weg finden. Dann werden wir den Weg finden. Aber wir diskutieren doch... Wer den Weg finden wird, das sind die reichen Leute. Nämlich... an der Sache vorbei. Die leben dann woanders. Die leben dann auf den Caymans oder in Dubai oder sonst wo. Ja, du kannst in die Röhre gucken. Robert, die Millionärssteuer in Frankreich und dann boom, Kapitalflucht und fertig ist der Lack. Bei Superreich, wenn die mal sagen Superreich, muss ich immer an die Gulaggen denken. Die waren ja auch ja, so. Ja, ich auch. Ich waren auch. Ja auch so also. Reich. Und hinterher hat jeder gezählt, der nutzt, die er besaß. Und ob die Leute ansonsten komplett bettelarm waren, war egal. Wenn die ein Tier hatten, dann waren die schon dabei. Warum haben wir eine NGO, die vom Staat finanziert wird, die den Leuten erzählt, wie man ordentlich im Kapitalmarkt anlegt? Das wäre mal eine interessante Frage. Wir haben einen Haufen NGOs, die überall sagen. Unterdrückung und tralala und alles sehen. Haben wir eine NGO, die vom Staat finanziert wird, die dir erklärt, guck mal, so kannst du sparen und anlegen? Das wäre mal eine interessante Frage. Weil die Sache ist ja die, wenn jemand eine Million hat, dann denke ich mir, geil, kannst du mir einen Tipp geben? Also, so, keine Ahnung. Und nicht, du bist böse, ich muss in deine Taschen greifen. So. An der Stelle die Laufrichtung, die wir politisch einschlagen wollen. Ich habe eben gesagt, dass wir mit der Schuldenbremse, wie sie da ist, die Sicherheitsfragen nicht bezahlen können. Ich habe nicht gesagt, und dadurch ändern wir die Schuldenbremse im Paragraphen so und so. Ich habe nicht gesagt, ob wir ein Sondervermögen schaffen oder ob wir Verteidigungsausgaben in Teilen oder ganz rausnehmen oder ob wir zusätzliche Einnahmen generieren. Das ist mir auch in dem Fall nicht zentral wichtig. Ich bin da offen für Debatten. Aber sagen tue ich, da ist ein massives Problem. Und wenn sich alle nur darum herumdrücken, dann werden Guthaben, Eigentum der Leute ist ein massives Problem. Wir müssen ja Sachen umverteilen. So ein massives Problem. Ja. Und was dieses Geld machen angeht, fällt mir gerade noch ein. War in dem Buch von Lindner auch ganz lustig, als er so meinte, ja, ich habe so eine New Economy Firma gegründet und ich habe den Fehler begangen, dass ich mir niemanden dazugeholt habe, der technisches Verständnis hat, weil das wäre so teuer geworden. Ich meine auch dafür, ja, das ist da nur schiefgelaufen. Aber es ist auch schön, also weil du kannst ja daraus lernen, also so keine Ahnung. Also. Ja, tut mir furchtbar leid, das ist einfach nur lächerlich, also da kann ich nur drüber lachen. Wir dieses Problem niemals lösen. Ich gebe zumindest die Richtung einer Antwort vor, nämlich erstens, das ist ein Problem. Zweitens, Solidarität bedeutet, dass die starken Schultern sich stärker daran beteiligen, das Problem zu lösen als die schwachen, anders als es bisher ist. Ja. Und drittens, Kapitalerträge sollen dazu mit herbeigezogen werden. Das ist schon mal der Unterschied. Ich habe mir das Unionsprogramm angeguckt. Da steht ein interessanter Satz drin. Nicht das Unionsprogramm, das ist mit Verlauf. Doch, also das ist wirklich dann, richtig. Nein, das ist, wenn Herr Merz da ist, dann reden wir über das Unionsprogramm. Ich möchte gerne wissen, ob Sie es einfach mal durchgedacht haben. Erstens funktioniert es. Zweitens funktioniert es überhaupt, ohne dass man gleich vorher die private gesetzliche Versicherung abschafft. Drittens, ab welchen Sparten trifft das zu? Also jemand, der jetzt irgendwie versucht, für die Altersvorsorge 30.000 da auf einem ETF hat, ist der betroffen oder nicht? Es soll ein Solidarausgleichssystem geben, wo wir dann auch private Kapitalerträge... Und die Details klären wir später. So ist es. So ist es. Wenn ich so versuchen würde, meinem Chef ein Projekt zu verkaufen, wo ich den Projektleiter machen will. Ja. könnte ich gleich heimgehen. Das schauen wir uns dann an, da gucken wir mal da. Vielleicht, wir wissen sicher, erfindet einer noch was. Ja, schon. Hast du schon mal probiert, Abschätzung, dann zu sagen, nee. Wenn sie mir das Projekt nicht geben, dann stirbt unsere Demokratie. Und vor allem, das ist eine gute Idee. So ein Land ist halt Kapitalakkumulation auch mega wichtig. Also es ist gut, wenn viel Kapital im Land ist. Also wenn du als Wirtschaftsminister hergehst und sagst, da müssen wir jetzt Steuern erheben und da schnippeln wir jetzt mal rum, ich weiß nicht genau was, dann erzeugt es einfach nur Unsicherheit. Also und wenn das Kapital mal weg ist, dann ist halt auch blöd. Also und der nächste Punkt, warum reiten die auf Kapitalerträgen so rum? Es gibt auch Leute, die leben zur Miete und tun ihr Geld halt lieber woanders anlegen, nicht in Betongold, sondern halt auf dem Aktienmarkt. Also und die erodieren damit doch komplett auch ihre Glaubwürdigkeit in allen anderen Fällen. Wenn sie hier so schwimmen, was ist dann mit den ganzen Klimamodellen? Es wird wärmer, den Rest rechnen wir später aus. Ja, 1,5 Grad, den Rest rechnen wir später aus. Ja, das ist doch Kipppunkt. Und gleichzeitig sagt ihr den Leuten von der FDP, hört auf, uns was von Zukunftstechnologie zu erzählen. Weil das gibt es ja noch gar nicht. Eure Sachen gibt es auch nicht, aber ihr macht sie einfach. Ja. Wir brauchen irgendwie Speicher, wird schon, bau mal Windräder. Wir brauchen Leitungen, ach komm, machen wir irgendwie, bau Windräder. Wunderbar. Ja. Hatte ich jetzt auch irgendwie gesehen, diese Freiraum-Re-YouTuberin, die auch bei Republika schon irgendwie gehostet hatte bei der Gamescom und so Dinge. Die hat auch irgendwie so ein Video gemacht, wo sie sich mit AfD-Wählern unterhalten hat oder generell irgendwelchen jungen Wählern und da waren auch Leute von der AfD dabei und da hatte sie irgendwie so eine Art Faktencheck drin mit diesem Maurice Höfken und lauter so Leuten und der eine meinte dann so, das mit den Erneuerbaren, das funktioniert ja alles, da muss man halt den Langzeitspeicher zubauen. Und ich denke, also den Langzeitspeicher, den es nicht gibt, ja, den muss man dazu bauen, ja, das ist eine gute Idee. Also da, wo wir gar keine Technologie für haben, das einfach umsetzen, ja, dann stimmt das ja wohl. Dann frage ich mich, warum wir es nicht schon lange gemacht haben. Und warum wir dann irgendwie meinen, wir müssen den Leuten Strom abdrehen oder so mit irgendwelchen Smart-Mietern oder so, weil wir doch einfach nur den Langzeitspeicher zubauen müssen. Und mich erinnert das halt einfach auch ein bisschen an die Sowjetunion, wo du dann einfach irgendwo einen Kanal gebaut hast. Also Ebe, das ist aber wirklich vollkommener Blödsinn, was du hier erzählst. Das erinnert nicht ein bisschen, das erinnert zu 100% an die Sowjetunion. Also weißt du, wo du halt einfach einen Kanal gebaut hast und zugegebenermaßen, nein, wir haben keine Gulag-Arbeiter, die sich zu Tode arbeiten müssen, noch mit Schockarbeitern. Nicht, das haben wir nicht. Aber in der Sowjetunion haben sie halt auch irgendwo in der Nähe von Moskau hat man so einen riesen Kanal gegraben, der dann nie in Betrieb genommen worden ist, wo ich mir dann auch denke... Aber ich dachte, der wäre in Betrieb genommen worden, aber der war nicht tief genug. Ja, der war nicht tief genug und im Endeffekt war der dann, also es war halt ein Nullsummen-Ding für nix. Und dann denke ich mir halt so, geil. War ja auch eine schöne Kraftanstrengung. Und das sind so Tausende von Toten und du baust irgendwas und es kommt nicht mal mehr. Wo 10.000 Transrapid. 10.000 Arbeiter angefangen haben und 10.000 Arbeiter aufgehört haben, aber es waren andere 10.000 Arbeiter. Ja, genau. So wie bei den Stadien für die Weltmeisterschaft. Wahrscheinlich, ja. Also ich habe eine gute Idee, Leute. Lass mal die Grünen verbieten. Ewe, frag mich mal, wie ich das machen will. Ja, die Grünen, die sind ein Verdachtsfall aus meinen Augen heraus. Also, aber wie willst du das denn machen, Chris? Ja. Also das werde ich nachliefern. Wir sollten es einfach schon mal verbieten, nicht? Spontaner Applaus, die Leute stehen auf, die Straßenbahn fährt bis zur Endhaltestelle durch. Also wir können uns doch aber darauf einigen, dass es nötig wäre, oder? Also die Details. Ich bin für eine relativ freie Gesellschaft, wo halt auch abseitige Meinungen zugelassen sind. Deswegen würde ich das so hart nicht machen, aber ich würde halt dafür sorgen, dass ihre Reichweite beschnitten wird, indem eine Reform der öffentlich-rechtlichen Medien erfolgt. Und ein Stopp der Subventionierung von anderen Medien. Ja, das klang ja eben auch schon mal kurz an. Die feministische Partei muss Betroffenen glauben, ja. Alter Schwede. Vor allem, wenn man sich in diesem Fall gibt es ja keine Betroffenen. Ja! Das ist ja auch noch das Wichtigste daran. Also im Endeffekt, als feministische Partei muss man Erfundenen Betroffenen glauben, ja. Also, eines Morgens wurde Herr K. abgeholt. Ja. Er hatte noch nicht mal gefrühstückt. Und dann haben sie ihn schon aus seinem Zimmer gezerrt und zu Gericht, wo Richterin Jette saß und gesagt hat, jetzt verteidigen Sie sich. Und er wusste gar nicht, wogegen. Es ist echt grotesk, was sich hier offenbart. Was haben die den jungen Leuten in den Tee gemacht? Ja, also ich fand es eigentlich diese Woche ganz schön interessant und unerwartet, wie viele Leute doch so überrascht darüber waren, über diese Aussage, weil, also ich kenne die schon seit langem, ne? Das ist ja eigentlich so das quintessential Ding bei denen halt, ne? Wenn irgendwelche Anschuldigungen. Seit circa 2014. Wenn irgendwelche Anschuldigungen existieren, dann einfach, ja, dann weg mit den Leuten, ne? Also ich meine, und das ist ja auch die Grundidee hinter sämtlichen Meldestellen und diesen ganzen Sachen. Ne? Also wir müssen ja nur herausfinden, wo der Machtmissbrauch und das Böse irgendwie lauert und dann einfach das wegmachen. Und das einzige Problem ist, dass wir ja nicht wissen, wo das ist. Und wenn wir dann wissen, wo das ist, dann können wir das ja einfach wegmachen und dann wird die Welt auch gut. Ne? So können wir ja alles endlich zum Besseren wenden, indem wir halt dann gegen die Bösen, die für alles verantwortlich sind, dann einfach vorgehen. Und so können wir die ausmachen, indem die Leute uns das halt sagen, dass die böse sind und dann gehen wir gegen die vor. Also, das ist doch die Idee. Also, fand ich komisch. Aber Jette hat auf jeden Fall das Playbook gelernt. Ja? Also, dumme Sachen sagen, dafür verdienten Gegenwind kriegen und daraus dann wieder irgendwie Harassment machen oder wichst ihr auf meine Bilder und was sie alles erzählt. Also ist so, sie ist so sehr, ja, jemand hat sie im Chat schon eben mit Shuyoka verglichen, Dewey war das. Das ist einfach das 0815 linke Playbook. Also, ja, das Zoe Quinn Playbook. Ja. Also da habe ich es mal gesehen und ich glaube, das existiert schon so lange, wie es linke Bewegungen gibt, das Playbook. Das ist wahrscheinlich, ja. Es ist sozusagen ein Feminist Trope oder Archetyp. Könnte man so sehen, ja. Ja, im feministischen Rollenspiel ist es eine Charakterklasse. Ja, genau. Tja, Mars, das neuronale Netz im Hirn wird halt irgendwann in der Pubertät ausgebildet. So läuft das eben bei FDJ oder Hitlerjugend. Und das sind koordinierte Rudelsoldaten, keine freien Denker. Sagt ein Teilnehmer in unserem Chat, dessen Namen mich aus Bademantelgründen nicht nennen werde. Diese Leute sind unrehabilitierbar und für die Gesellschaft verloren. Das werden die Leute sein, aus denen sich die nächste RAF rekrutiert. Die reden alle wie Meinhof. Und das haben wir ja auch schon öfter festgestellt. Also das, ja, die reden ja auch immer von radikal und bla bla bla. Und auch, ich erinnere nur noch mal daran, dass die SPD, was jetzt auch keine kleine Partei war, zumindest, und aktuell den Kanzler stellt, sich in ihrem Programm jeden einzelnen Programmpunkt überschrieben hat und beginnend mit wir kämpfen. Und auch, wir haben doch diese, wie heißt die andere da, Clara, Carla, Dingsbums, die da nach der Auflösung von den Autoklebern haben wir doch das Interview mit der, wo sie gemeint, da kommt was anderes, da kommt noch was Radikaleres und da kommt noch was viel Krasseres und so. Ja. Ja, das ist alles halt, also hat der anonyme Chat-Teilnehmer vollkommen recht mit seiner düsteren Ahnung. Aber das haben wir doch auch immer mal wieder, Industriesabotage, dass so unter Schienen die Datentrassen gekappt werden und sowas. Kommt ja immer wieder vor. Wir haben gleich im Programm sogar noch einen Beitrag genau zu dem Thema. Ha! Also nicht Industrie, aber andere Geschichte. Ah, die Grünen, genau. Diese Partei, ne? Diese Grünen, die immer sind wie so eine Familie, wo alle lächeln und sich duzen und sich gegenseitig total interessant und spannend finden, bis jemand die Tür vom Saal zumacht, offensichtlich. Ja, ja, das finde ich eigentlich das Schlimmste daran. Ich habe gestern eine Doku gesehen über Ingrid Bergmann. Und die hat ja irgendwann gesagt, so, ich will nicht mehr in den USA diese langweiligen Filme drehen, wo ich immer nur entweder die verführerische oder die lustige oder irgendwie die keusche sein darf. Die hat ja Johanna von Orléans gespielt, die hat eine Nonne gespielt und irgendwann ist sie halt nach Italien, um da interessantere Filme zu machen, hat dann, obwohl sie Frau, Mann und Kind zu Hause hatte, hat sie dort gebrochen und hat dem Ganzen, hat dann eine andere Beziehung angefangen und dafür ist sie geächtet worden. Ist komplett in den USA für 7 Jahre, wollte sie keiner mehr haben und dann wurden dann Briefe geschrieben, wie abgrundtief schlimm die ist und dass sie das Christentum zerstört und was weiß ich und wie auch immer. Und so läuft es bei denen, glaube ich, auch, sobald du einen falschen Schritt machst, sobald du halt die Orthodoxie der Grünen in irgendeiner Form angreifst, dann wirst du platt gemacht, wie dieser Gelbhaar. Und das habe ich bei diesem Artikel hier gedacht. Ja, was heißt angreifen? Also im Endeffekt war er nur irgendwelchen anderen Leuten aus seiner Partei im Weg quasi, aber der hat ja nichts angegriffen. Er war genauso verstrahlt wie die alle da, würde ich mal sagen. Ja, er hat die Chuzpe besessen als weißer Mann. Wieso der andere ist auch ein weißer Mann, den da jetzt beerbt. Ist auch ein weißer Mann. Also aber den Fall, direkt der falsche irgendwie. Ja, dieser Herr hier ist kein weißer Mann. Aber das ist nämlich hier der Özkan Mutlu, glaube ich auch mal Bundestagsabgeordneter gewesen oder Europa oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ja auch irgendein, achso, hier steht es auch, früher Bundestagsabgeordneter, ist wegen der Gelbhaar-Affäre bei der Berliner Grünen ausgetreten, das teilte er im offenen Brief mit, der Berliner Zeitung vorliegt. Mutlu ist seit 1990 in der Partei, saß im Abgeordnetenhaus und im Bundestag. Aber jetzt ist genug. Wird er hier zitiert, das, was Stefan Gelbhaar widerfahren ist, kenne ich aus eigener Erfahrung nur allzu gut. Die aktuellen Vorfälle sind kein isolierter Einzelfall, sondern Ausdruck eines tief verwurzelten strukturellen Problems im Grünen Landesverband Berlin. Für eine Partei, die sich sonst moralisch über andere erhebt, ist es geradezu heuchlerisch und beschämend, einen Abgeordneten mit falschen Anschuldigungen derart skrupellos kaltzustellen. Ja. Eine Partei, die sich moralisch über andere hebt, ist gerade so heuchlerisch und beschämend, ist auch was man so ziemlich zu jedem sagen kann, was die Grünen machen. Heißt es in dem Schreiben. Mutlu schreibt dazu, dieses Verhalten offenbart ein tief verankertes strukturelles Problem, das in der Parteikultur der Berliner Grünen verwurzelt ist. Solche Vorgänge schaden nicht nur den betroffenen Einzelpersonen, sondern untergraben das Vertrauen in die Politik und die demokratische Kultur insgesamt. Guck mal an. Die grünen Demokratieretter hier. Sie zerstören Karrieren, vergiften das Arbeitsklima und entmutigen engagierte Menschen, sich politisch zu beteiligen. Ja, habe ich heute wieder gehört von den Grünen auf ihrem Parteitag da, dass das auch so wichtig ist, dass wir uns alle politisch engagieren. Politik, Politik, Politik. Jeder muss dabei sein. Ich habe das ja schon öfter hier auch erzählt. Ich war ja mal Mitglied bei denen 1989 oder 88, ein Jahr lang. Habe mich in einem Kommunalwahlkampf, das war, also wir haben den Ortsverband sozusagen neu aufgestellt, also komplett, es gab keinen grünen Verband, wir haben den halt aufgestellt und haben mit einer kleinen Gruppe halt dann da die Arbeit geleistet. Und dann war ich 2 Wochen krank und als ich zurückkam, hatte man sich entschlossen, den neu dazugekommenen Sohn eines reichen Bauern doch lieber auf meinen Platz zu setzen. Und das wurde dann auch so abgestimmt und dann bin ich auch relativ schnell, habe ich der Politik den Rücken gekehrt. Ja. Weil ganz klar war, woher der Wind da gewählt hat. Aber war der denn auch super reich? Das ist ja die Frage. Ja, müsste man mal fragen. Also ich glaube, es gibt in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, die liegt im Speckgürtel von Frankfurt, und das war mal eine Obstbaugemeinde. Das heißt, wenn ich 1 Kilometer in eine Richtung gelaufen bin, dann bin ich irgendwo bei den Obstfeldern angekommen. Riesengroß, Äpfel, Erdbeeren, Johannisbeeren, Birnen, alles Mögliche. Es gibt keine Obstfelder mehr in dieser Gemeinde, oder? Nur noch sehr wenige. Und all das Bauland ist verkauft worden von den Bauern dort im Ort. Also das sind super reiche Bauern. Das stimmt schon. Oh Gott, der schon wieder. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wollt ihr das? Ja, das Zeug, ja, komm, oder? Also, ja, das komm. Immer herzlich. Ja, komm. Guten Morgen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, lasst mich mit einem Dank anfangen an euch, an die vielen Parteimitglieder, an die vielen Freiwilligen, die sich gemeldet haben, an die Menschen, die zu uns kommen. Was in den letzten Wochen, in den letzten 2,5 Monaten passiert ist, übertrifft jede Erwartung. Und da es häufig mit mir und mit meinem Namen verbunden ist, will ich einmal sagen, dass es ein großes Privileg ist, mit euch, mit Annalena, diesen Wahlkampf führen zu dürfen. Die Unterstützung, die Solidarität, die Freundschaft, ja die Begeisterung, die wir haben, die wir ausströmen, sie ist mir Verpflichtung. Aber ich weiß, die Zeiten sind herausfordernd und schwierig. Und deswegen will ich einmal sagen, nichts... Nein, nein, die Zeiten sind überhaupt nicht herausfordernd. Der einzige Grund, warum wir eine schwere Zeit haben, ist, weil da so viel Blödsinn ganz oben gemacht wird. Na, eigentlich ist gar nicht kompliziert. Also, wenn ich viel Zwiebeln gegessen habe, entströmt mir auch oft Begeisterung. Alter, was redet der da? Was nehmt ihr auf dem Parteitag? Ihr seid eine Partei, die irgendwie bei um die 10% rumkrebst. Und nach eurem desaströsen Theater werdet ihr noch weiter fallen. Das war noch nicht mal eine Minute von über, über 20. Also, der redet noch viel mehr. Und jetzt fragst du dich schon, was er da redet. Ja, das ist unglaublich. Die Leute sind zu uns gekommen und sie haben gesagt, Jesus. Das kann man in dieser Zeit alleine machen. Herzlichen Dank für die letzten Wochen und Monate, aber nicht nachlassen. Jetzt geht es erst richtig los. Von diesem Parteitag aus läuten wir den Endspurt ein. Jetzt geht's nochmal rückwärts. Ja, dieses Gebrülle da auch, ne? Also, fucking Schiffschaukelbremserei da. Da müsst ihr echt mal drauf achten, wenn bei AfD oder so die Leute so rumbrüllen, ne? Die Weil hat ja auch ganz schön gebrüllt. Da gab es natürlich sofort Kommentare, das ist ja unmöglich, was ist das für eine politische Art und Weise hier irgendwie, ne? Und ja, aber hier ist es ja die reine Aufbruchstimmung und Leidenschaft. Standing Ovation, den reißt vom Sitz da hinten, den Herrn mit der Brille. Siehst du das? Der ist dynamisch dabei, gerade hochzuspringen fast vor Freude. Und hinten die über dem Mann mit dem anderen Mann mit der Brille und der Glatze, dieses selig lächelnde Mädchen ist gerade vom Heiland. Vom Heiland ist ihr die Wahrheit kundgetan worden. Die ist in Ekstase. Aber noch besser gefällt mir eigentlich der Typ hinten mit der Mütze und den. Was ist. Der sieht ein bisschen strange aus. Ich finde die ganz links, sieht sehr überrascht aus. Oh ja, stimmt, die ist auch gut. Oh, was redet der da? Was redet der Heiland? Sportpalast. Reiner ja. Sportpalast. Das ist ein reiner Sportpalast, Ingo. Ist ein reiner Sportpalast. Ja, hier ja. Unsere Konferenzsoftware, weil ja mein Ton hier auch an die anderen beiden läuft, hat gerade angezeigt, ihr Mikrofon scheint lärmintensiv zu sein. Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich eine Unterscheidung machen oder eine Sache klarstellen. Ja, wir, Bündnis 90 Die Grünen, wir verabschieden heute unser Wahlprogramm. Wir werben in dieser Wahl für möglichst viele Stimmen. Wir suchen die Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten. Wir wollen uns nicht wegducken. Wir haben keine Haltung der Bockigkeit, die sagt, ja, wenn wir es nicht kriegen, dann eben nicht, wie wir es jetzt... Natürlich habt ihr das. Ihr wollt euch nicht wegducken. Wir haben gerade gesehen, wie du dich wegduckst. Ja. Ihr wollt euch nicht wegdrücken. Ja, ihr wollt nicht, aber ihr müsst einfach, ne? Alter Schwede, ey. Ihr wollt uns nicht wegdrücken. Ihr habt doch auch einen Haufen Thinktanks und NGOs und was. Warum könnt ihr da nicht einfache Zahlen nennen? Also. Naja, weil sie nicht sagen können, dass sie es ja eigentlich komplett wollen. Sie wollen kein Eigentum mehr haben, weil dann stirbt der Planet. Ja, genau. Bei anderen Parteien erleben. Aber Verantwortung zu suchen, reicht nicht in dieser Zeit. Wir werden als Partei den Unterschied nicht alleine machen können. Verantwortung suchen ist nicht das Gleiche wie Verantwortung verordnen. Das kann man nämlich nicht. Wisst ihr Bescheid? Verantwortung suchen ist nicht das Gleiche wie Verantwortung verordnen. Das kann man nämlich nicht. Das heißt, ich kann dir keine Verantwortung verordnen, Habeck. Mein geliebter Kanzlerkandidat. Das kann man nämlich nicht, ja. Alter Schwede. Auch die stärkste Regierung, auch die grünste Regierung wird in der nächsten Legislaturperiode kein Gesetz für Optimismus oder für Zuversicht schreiben können. Verantwortung ist eine politische. Was? Ein Gesetz für Optimismus schreiben? Ja, wie regeln wir denn? Eine Meldestelle für, was das Gegenteil von Optimismus. woher zieht denn eigentlich eine Partei, die als Hauptideologiepunkt den Weltuntergang hat, Klimawandel, ihren Optimismus? Ja, weil es sie doch gibt und sie doch die Macht ergreifen können. Achso, die Hero-Story, dass nur wenn sie die Macht ergreifen, können das doch verhindern. Das ist doch optimistisch, kann man doch da sein. Achso, ja. Und sie haben übersehen halt einfach, dass sie nicht Flash Gordon, sondern Ming sind. Das ist einfach so. Das ist in ihrem Naturell. Herausforderung, aber Engagement für die Demokratie, Einsatz für unser Land, Einsatz für die Rechtsstaatlichkeit, Einsatz für ein weltoffenes, tolerantes Deutschland, das muss aus der Mitte, aus der Tiefe der Gesellschaft kommen. Und dieses Engagement, jetzt kommt es auf einmal. Ich will einmal sagen, dass das, was im Moment in Deutschland passiert, weit über diesen Parteitag, weit über unseren Anspruch, weit über unser Werben für grüne Stimmen hinausgeht. Wir sehen, dass auf einmal das Land wach wird, dass die Menschen in Deutschland anknüpfen an der Tradition der großen zivilgesellschaftlichen Bewegung von Fridays for Future, der Unterstützung der Ukraine, der Reaktion auf diese rassistischen Remigrationsvorstellungen der AfD. Plötzlich ist Deutschland da. Danke an die Organisation des Lichtermeeres, danke an alle Menschen, die auf die Straße gehen, danke an alle Menschen, die zeigen, dass... Alter, Robert, das waren im Vergleich zur Bevölkerung 12 Leute, die da auf der Straße waren. Ich weiß nicht, was du siehst und wie du rechnest, aber das waren im Vergleich selbst zu euren inszenierten Demos vom gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres, waren das kümmerliche Häufchen. Er hat ja gerade gesagt, Deutschland erwacht, was? Hä? Das soll man nicht hoffen. Aber diesmal in grün. Das gesagt, ja. Dann war Deutschland da, ja. So wie Iran, aus hier, der jetzt schießen müsste, oder was? Ja. Warum haben wir keine Meme-Künstler, die diesen Hintergrund nehmen und das als den Greenscreen, da muss man doch irgendwas machen. Das ist so eine gute Vorlage. Ja, so einfach dahinter, denn nur die animierte Version von dem Cartoon mit dem Hund in dem brennenden Haus mit der Tasse, weißt du, das ist fein. Ja, das ist fein. Einfach in der Dauerschleife durchlaufen lassen, wie er immer wieder schmilzt und ihm die Augen rausrollen. Ja, und auch diese Einblendung von Phoenix ist ja auch wieder so sehr zurückhaltend hier. Berlin, Rede des Kanzlerkandidaten. Ja, klar. Des Kanzlerkandidaten. Oh, schau dir, ich bin ein Kanzlerkandidat. Hoho, ihr müsst mich jetzt als Kanzlerkandidat ansprechen. Ich bin ein Kanzlerkandidat. Es sind seine Pronomen. Also vielleicht ist das wieder so ein homosexuelles Ding. Wahrscheinlich. Macht Gender. Welches Gender hast du? Macht. Gib's ihm her. Das Beste ist, was Deutschland hat. Sehr geehrte Damen und Herren. Eure Regierung bricht zusammen und du redest davon, dass der Aufbruch kommt in deine Richtung. Ja, das war der März hat sie, die November-Bankrotteure genannt. Ah. Das fand ich lustig. Eine Verwechslung nicht. Wählen Sie bei der Bundestagswahl die Parteien, die die Verantwortung am stärksten verkörpern, die den Rücken gerade machen, die Deutschland in der Verantwortung eine Perspektive geben wollen. Aber verwechseln Sie das nicht damit, dass die Demokratie überantwortet werden kann an wenige Akteure, an die Ministerinnen und Minister. Demokratie ist kein Zuschauersport. Demokratie lebt vom Engagement der Menschen. Und das ist die Botschaft, die wir deswegen, jetzt in Deutschland leben müssen. Deswegen lehnen wir in Deutschland direkte Demokratie seit wie vielen Jahren ab? Lass es 75 sein. Ja, und wir haben schon Vorbehalte gegen Meinungsäußerungen von irgendwelchen Idioten. Ja. Ne, also so wer hat eigentlich diese ganzen Anzeigen gestellt gegen Leute? Ja. Aber das hat er behauptet, wäre ja nicht wegen ihm gewesen. Das war ja wegen den furchtbaren anderen Äußerungen von dem Herrn. Ja, gibt es ja jetzt Gerüchte, dass der Herr klagen möchte gegen genau diese Darstellung, weil der Herr Banaschak die auch wieder irgendwie das zum Besten gegeben hat. Fände ich gut, ja. Ja, fände ich auch sehr gut. Und gibt es ja auch schon genug Unterstützung. Das sollte durchaus möglich sein. Wird sich doch ein Höckerl oder hier Steinhöfel oder irgendwer finden. Wir müssen in dieser Zeit... Ach ja, jetzt hört es mir an, was ich noch sagen wollte. Ja, im Endeffekt, was er hier versucht, den Leuten zu vermitteln, ist so nach dem Motto, ja, wählt uns, wir sind ja quasi ja nur... wir sind ja alle quasi, also wenn wir an die Macht kommen, dann kommt ihr ja quasi alle an die Macht, sozusagen. Und dann seid ihr alle hier fähig und das ist ja dann nicht so, dass einfach alles passiert hier irgendwie, was wir uns irgendwie vorstellen so und ihr euch nicht dagegen wehren könnt, obwohl wir die ganze Zeit immer ankündigen, dass wir irgendwelche Dinge hier tun müssen. Aber das ist ja alles nur wegen den Superreichen und so, macht euch keine Sorgen. Ihr seid ja alle ja die, die hier jetzt mit dann... Ja, Politik der Neid. Also. Und der Hinkelstein merkt auch nochmal an, deshalb Bürgerräte, Fragezeichen. Ja, und wir wissen ja, das ist das, was sich eigentlich die Grünen unter Demokratiebeteiligung vorstellen. Genau, sie sortieren ein Publikum vor, das dann so fliert, was die Grünen gerne in die Gesetze hätten. Und dann hätte er zu sagen, ja, beschwert euch nicht, dreckiges Volk, ihr habt ja mitentschieden. Ja, genau, wir haben doch eure Vertreter gefragt hier. Das wird dann auch wie beim ÖRR-Block, wird dann immer öfter rauskommen, dass die Mitglieder der Bürgerräte halt dies und jenes und diese Verbindung und jene Verbindung und dies und das haben werden. Ja, oder und selbst wenn nicht, wir haben ja bei dem ersten Bürgerrat, hat sich ja schon einer abgemeldet und gemeint, das kam mir so vor, als würde das alles schon feststehen, was da irgendwie hinterher rauskommen soll und so. Also selbst wenn die Leute selber, die Teilnehmer da nicht so sind, dann scheint es ja auch so zu sein, dass nur alleine dadurch, wie die dann arbeiten, das schon... genauso ist, dass die das einfach nur so Alibi-mäßig machen, um hinterher zu sagen, ja, die Leute wollten das ja alle. Die haben das ja entschieden. Ja, zur Legitimierung. Also, ja, klar. Also. Auf die Straße, an die Küchentische, reden miteinander, erklären, was die eigene Überzeugung ist, Fragen zulassen, Antworten geben, zur Diskussion stellen. Aber ist Frechheit, was für eine Frechheit. Nein, oh mein Gott, oh Gott. Das habe ich nicht gewusst, dass der auch einer von denen ist. Ja. Oh mein Gott, wie Elon. Oh guck Gott. Mal, was er jetzt gerade gesagt hat. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er gerade bei hier ja. Mioska war. Nee. Nee, das war die andere. Mioska ist die von ZDF, ne? Wie hießen die jetzt eben gerade nochmal? Bei der eben gerade. Maischberger. Maischberger? War das nicht? Ach nee, das ist Maischberger. Doch, Maischberger. Ne? Ja, okay. Genau, also das ist ja genau das, was er da gerade eben nicht gemacht hat und was er auch zu der Gäfer-Affäre nicht gemacht hat. Wir haben keine Fragen zugelassen und die haben die nicht beantwortet, wenn sie zugelassen haben. Und also, wenn Debatte überhaupt was bringt, dann in den Bereichen, wo du andere Meinungen hast oder Konflikt sozusagen. Ja, und Debatte, die Debatte um die genau. Sachen, wo du dir sicher bist, da lernst du auch nichts dazu, das ja, ist mega langweilig. Die ringen sich allen sagt darüber auf, dass Debatten falsch geführt werden und das falsch geführt werden bedeutet dann, die Leute geben ihnen nicht recht, sondern sind der Meinung, dass das vielleicht gar keine gute Idee ist, was sie da irgendwie wollen. Genau. Ist nicht delegieren und glauben, dass wenige Akteure und seien es noch so viele, wie wir jetzt in unserer Partei sind, für andere den Karren alleine aus dem Dreck ziehen können. Und deswegen... ein Blick zurück auf die letzten Wochen und Monate. Deswegen ist die Bilanz gemischt. Wir sehen, und ich sage das mit gemischt, wirklich gemischte großer Bilanz. Dankbarkeit. Aha. Gemischt ist, wenn ich Schokolade, Vanille und Erdbeer habe. Das, was ihr gemacht habt, ist. Ja, wäre doch auch ein bisschen Festes, ein bisschen Flüssiges. Das ist eine Mischung. Ich meine, die Wirtschaft geht zugrunde und das Ding ist halt auch immer. Naja, wenn die deutsche Wirtschaft stottert, sterben halt Menschen in der dritten Welt, die verhungern. Also unsere Wirtschaftskraft, die ist gut in der Welt. Und da ist dann halt auch immer so die Frage, so du als Wirtschaftsminister hast dann nicht eine direkte, aber eine indirekte Mitverantwortung, warum halt wirklich zuhauf Leute sterben. Also ja, einfach nur durch Missmanagement. Und dann mit Subventionen drüber klatschen und sagen, es wird schon. Ja, nein, so einfach ist es leider nicht. Nach den schwierigen Ampeljahren und all dem, was passiert ist. Wir sehen, dass die schwierigen Ampeljahre und alles, was passiert ist. Ach du Scheiße. Es gab diesen schönen Cartoon, wo der Enkel den Opa fragt, was irgendwie in den 30er und 40er Jahren passiert ist. Und der Opa sagt, da kamen die kleinen braunen Männchen aus dem Aal und haben alles kaputt gemacht. Und dann sind sie 1945 wieder weggeflogen. Ja. Ich frage mich, wer jetzt hier die Übeltäter waren, die den Laden zerlegt haben, Robert, weil für dich war es ja eine schlimme Zeit offensichtlich, dazusehen zu müssen. Ja, das war auch die CDU, oder? Ja, aber ja, natürlich war es auch die CDU, das war im Endeffekt. Ja, aber die CDU hat doch auch 20 Jahren oder mehr beschissene Politik an. Die CDU bietet sich aber auch an unseren medialen Komplex an, der halt hauptsächlich grün wählt, also von den Journalisten. Und die CDU ist auch grün unterspült, also ich, keine Ahnung. Also bietet sich zumindest arg an. Also. Was passiert ist, wir sehen, dass Zutrauen wächst, dass Vertrauen zurückgeholt wird in unsere Partei, in meine Person, in die politische Handlungsfähigkeit. Okay, und diese Vision, die Sie da haben, haben Sie die öfter? Also, wir sehen, dass Zutrauen wächst und Vertrauen in meine Person. Zum Arzt gehen, hat da jemand mal empfohlen. Ja, und wer sind wir? Du und Annalena, oder wie? Wir hört sich immer gut an, weil dann ist Verantwortung ausgesondert. Nee, halt, der wollte doch. Ah, verdammt. Wir sehen, mein rechtes und mein linkes Auge. Wir singen. Wir sehen, dass mit dem Vertrauen auch die Zuversicht wieder zurückkommt. Und vielleicht wird der Wahlkampf eine erstaunliche Entwicklung nehmen. Etwas, was man vor Monaten gar nicht für möglich gehalten hat. Und ihr kommt unter 5%? Ja, das wäre cool. Da wäre ich auch dafür. Monaten gar nicht für möglich gehalten. Von was träumt er da, ernsthaft gesprochen? Was glaubt er, wird passieren? Irgendwie, wo kommen diese Prozente her, die er da sieht? Also jetzt mal wirklich, wir gehen von dem Standpunkt aus, zum Wahltag haben die Grünen auf einmal über 20%. Wo sollen diese Stimmen herkommen, Robert? Wo? Ja, gehen die von der CDU weg? Von dem Klimawandel? Wird das gehen ganz die durch, von der AfD weg? Wird es ganz doll regnen und dann wird die Erde rutschen und dann macht er einen Erdrutschsieg. Das könnte natürlich sein, dass irgendwie eine ganz schreckliche Naturkatastrophe über uns hereinbricht, die alles verwüstet und dann sagen die Leute, genau, wenn einer uns helfen kann, dann ist es der Habeck. Ja, denke ich auf jeden Fall. Doch, wird schon stimmen. Dass sich durch diese politische Debatte ein Kristallisationspunkt bildet, an dem sich Menschen aufrichten können, dass Deutschland die miese, petrige Haltung der letzten 2,5 Jahre überwindet, dass nicht das Schlechtreden, der Hass, die Missgunst gewählt wird, sondern die Zuversicht, der Optimismus, das Gewinnen wollen und nicht nur das Verlieren nicht wollen, immer den anderen die Schuld geben, immer nicht verantwortlich sein. Alter, das mit dem Arm auf. Wow. Wow. Der redet davon, dass nicht den anderen die Schuld geben, aber aus irgendeinem Grund ist es schlecht, wenn andere viel Geld haben und wir müssen es besteuern, wenn es an der Börse angelegt ist. Sag bloß, immer den anderen die Schuld geben. Und das von den Leuten, wo jetzt fast 4 Jahre lang irgendwie sie uns bei jeder Rede irgendwie gesagt haben, ja, das war doch die letzten 16 Jahre, da mussten wir jetzt nur aufräumen. Also, immer den anderen die Schuld geben. Und der Armwinkel ist kritisch. Oder wie war das gerade eben, was wir gerade eben gehört haben bei nicht Frau Michalskas, sondern anderen? Maischberger. Da hat er eine Frage gestellt bekommen und seine Antwort war, ja, ich weiß auch nicht, was die CDU da macht in dem Wahlprogramm. Ich weiß auch nicht, was sie sich haben vorstellen. Das müssen sie mal nicht den anderen die Schuld geben. Soll abgewählt werden in Deutschland. Wer hätte das für möglich gehalten, dass die Chance besteht in diesen Wochen, dass das Land sich wiederfindet, und besinnt auf das, was Deutschland stark macht. Und dennoch, trotz dieser Bewegung, trotz all dem Zustand... Ich wollte gerade sagen, Verbrennerautos und Maschinenbau? Oder was meint er? Technologieoffenheit? Wir sind erst 5 Minuten drin. Ja. Ich jetzt erst dachte, es wäre gleich vorbei. Mach weiter. Ich mag keine Sonnenblumen mehr, sagt Hinkelstein, und ich kann das nachvollziehen. Trotz all dem Vertrauen, das wieder zurückkommt, ist dies kein Parteitag der Fröhlichkeit. Denn während wir kämpfen für ein weltoffenes, demokratisches, klimaneutrales Deutschland, wartet die Welt nicht auf uns. Und Dinge passieren, schlimme Dinge, herausfordernde Dinge, Dinge, die gegen diese Kraft, die sich gerade findet, stehen und die beantwortet werden wollen. Während des Wahlkampfs ist Donald Trump eingeschworener Präsident in den USA geworden und hat eine Rede gehalten, die für alle, die eine offene, plurale, gemeinsame Welt wollen, eine einzige Herausforderung ist. Während dieses Wahlkampfs gab es, Felix hat es angesprochen, eine der abscheulichsten Mordtaten der letzten Jahre. In einer Reihe mit vielen abscheulichen Mordtaten, Mannheim, Solingen, Magdeburg, jetzt ein Mord gegen Kinder, das in seiner Perversität und Brutalität einen sprachlos macht. Und so wie wir am Anfang geschwiegen haben, will ich einmal sagen, den Angehörigen, den Opfern, aber auch allen denen, die sich Sorgen machen, das darf nicht ohne Folgen bleiben. Wir brauchen ehrliche, harte Analyse, ob diese Tat hätte verhindert werden können. Warum hat er gerade zu Trump ausgeholt? Und also ich habe die Inauguration angeguckt, da war nichts Böses mit dabei. Das war genauso schlimm. Aber was ist es mit den Leuten, die plurale Welt, bla bla, was er damit meint ist, ja, unser internationaler Sozialismus scheitert, weil die dann nicht genau unserer Meinung sind. Also. Ah. Und daher noch so Sachen hier bei uns haben wollen, wie Redefreiheit oder so, damit wir uns da irgendwie mit denen weiter verständigen können oder so. Ach so. Und das geht ja nun gar nicht. Und dann haben wir auch noch einer, der jetzt zu Trump seinem Lager dazugehört, irgendwie gesagt, die Leute sollen die AfD wählen und ist ja erst recht böse. Und wir werden alle sterben. Ja. Ja, was da jetzt eben gerade meinte, war, wir müssen uns überlegen, ob man das hätte verhindern können. Ja, also im Regelfall kann man das alles verhindern, wenn die Leute da schon lange hätten nicht mehr hier sein dürfen. Also, was gibt es da sich zu fragen, ob das hätte verhindert werden können? Natürlich hätte das verhindert werden können. Hätte verhindert werden müssen, das ist ja gerade das Problem. Ja, vor allem, du musst ja nichts Neues umsetzen, sondern nur das, was ja bereits recht ist, einhalten. Also, du hast ja keine neue Aufgabe oder so, nur deine Pflichten, die du eh schon hast. Also. Analyse der Strukturen, Analyse, ob es Vollzugsdefizite gab bei den Landesbehörden, bei den Bundesbehörden, ob es Muster gibt zwischen den Mordtaten der verschiedenen Städte, die psychologische Störung, vielleicht Krankheit kombiniert mit Gewalt, hätte man es entdecken können, Gewaltbereitschaft hätte man es entdecken können, haben wir die Erkenntnis... Alter, hätte man es entdecken können. Da müssen wir Juri fragen. Der braucht dann so einen Gedankenturm-Tower und der liest dann deine Gedanken und kann dich auswendig machen, bevor du messerst. Die und dann sind wir alle wieder glücklich. Die Psychoverstärker sind online, Herr Präsident. Genau. Ja, ne, was haben wir gerade gehört? Man soll die Schuld nicht auf die anderen schieben und in diesem Fall ist es irgendwie Psychoprobleme, die man vielleicht hätte entdecken können oder so. Aber dass man denjenigen, der ausweispflichtig ist, ausgewiesen hätte, das wäre natürlich nicht möglich gewesen. Oder das wäre Rassismus. Ja. Nicht nur und wenn nicht es möglich, entdeckt wird, haben böse. Wir genug Personal, haben wir auch die rechtlichen Möglichkeiten, Täter, die Polizisten, Weihnachtsmärkte, Menschen auf Weihnachtsmärkten, Kindern ermorden wollen, zu identifizieren, zu kontrollieren, dingfest zu machen, gegebenenfalls abzuschieben. Aber nur gegebenenfalls. Alter Schwede, ey. Und auch da wieder, ne? Also mit diesem Herrn Mosen, der war ja bekannt unter seinem Namen. Also, wie oft war er bekannt? 102 Mal oder so, was wir letzte Woche hatten. Das ist halt schon einfach. Aber aller guten Dinge sind 103. Oh Mann. All das muss auf den Tisch und darf nicht weggewischt werden mit Wahlkampfrhetorik, die man sowieso aufgebracht hätte. Da haben wir es wieder. Die anderen sind böse. Ihr solltet es doch nicht auf den Tisch bringen jetzt hier mit Wahlkampfrhetorik. Ihr würdet ja nie was wegwischen, Robert. Das würdet ihr nie tun. Nee, nee. So habt ihr das nicht mit Mannheim gemacht und allen anderen Tatorten. Das habt ihr nicht einfach nach einer Woche schon wieder vergessen und gehofft, die anderen Leute tun es auch. Und dann habt ihr zusammen in der Kamera gelächelt. Ja, eben. Also ich meine, es ist ja, wir müssen gucken, was die Vollzugsdefizite sind. Und dann fällt uns wieder auf, ja, unser Staat ist nicht groß genug, der muss noch größer werden. Und wie oft habe ich diese ganzen Betroffenheitsfloskeln jetzt gehört? Ich kann jeden einzelnen Wortbaustein, den kenne ich mit Vornamen und weiß, wo er wohnt und kenne seine Telefonnummer. Jeden einzelnen von euren Kalenderspruchweisheiten, die ihr jedes Mal wieder rauskotzt, nur um und schon eine Woche später einfach so zu tun, als wären die Sachen nie passiert. Aber Hanau, Halle, ja, genau. Was weiß ich, ja, da gibt es eine Erinnerungskultur. Und das finde ich auch überhaupt nicht falsch. Aber wo ist die gleiche Erinnerungskultur, wenn wir über diese Taten sprechen, wie aber eben die, Mannheim? Wie aber die reden darüber auch nur, weil jetzt Wahl ist. Die wird das Thema nie aufgreifen. Also ja, und vor allen Dingen, da sieht man ja auch die Doppelmoral. Ne? Also es ist nicht falsch, dass man das nochmal betrauert, aber im Endeffekt ist es ja schon falsch, diese Folklore, die sie da rumgestiftet haben. Und da ist es ja komplett so, dass sie sagen, ja, das bedeutet halt, dass in unseren Sicherheitsbehörden alles voll mit Nazis ist und dies, das, jenes. Also da wissen sie ganz genau, was das alles bedeutet und was man da machen muss. Und bei diesen Sachen, ja, gegebenenfalls dies und Vollzugsdefizit und bla, eventuell und ja, keiner kann es wissen. Aber 1.11 EDK hat auf einem Werbespot irgendwie ein Auto aus Hamburg mit einer 14. Ja, und was ist irgendwie los mit den, was hat er gerade gesagt, mit den psychischen Problemen, ob man die irgendwie, ob man dann Muster erkennen kann, um die psychischen Probleme irgendwie zu finden oder so. Das ist dieses Register für gewaltauffällige psychisch Kranke, das ist auch schon, ich glaube, die SPD. Aber bei dem Hanau-Typen, da war das alles komplett klar, was dem sein psychologisches Profil ist, nämlich rechtsextrem. Rechtsextrem, einfach rechtsextrem. Die ganze Gesellschaft muss sich ändern. Kulturkampf in allen Ebenen, weil Hanau, bla bla. Denn das ist die Lehre aus diesen Mordtaten, dass wir Sicherheit in Deutschland an diesem konkreten Fall analysieren und erhöhen. Und das ist unsere Aufgabe und der werden wir uns... Was ist das für ein Kackdreck? Du kannst das doch nicht an dem konkreten Fall analysieren. Dann gehen sie alle dahin, gucken in den Park, oder was? Und daraus leitest du dann was ab? Wir sehen doch, dass die Muster sich ständig unterscheiden. Ja, pass auf, die Luftfeuchtigkeit war uncharakteristisch hoch für diese Jahreszeit wegen dem Klimawandel. Und das ist der Grund, warum sich das psychologische Motiv von dem Täter Es ist eine ganz klare Verbindung zwischen den Tätern da. Die ist glasklar, die kann jeder sehen, außer dir, Robert. Oder du. Du kannst sie auch sehen, aber du entschließt dich verschämt, die Augen zu Boden zu schlagen und so zu tun, als würdest du nichts sehen. Das ist eure Strategie. Und anderen werft ihr irgendwie vor, unlauter irgendwie zu agieren. Ihr seid echt ein Haufen seid ihr. Ein Haufen Verrückte. Oh, Entschuldigung. Zu den Dingen, die aber auch passiert sind, gehören die letzten 72, 48 Stunden, wo der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, und weitere ranghohe Mitglieder der Union angekündigt haben, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zu bauen, mit Hilfe der AfD. Und liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, nichts daran ist harmlos. Eine konservative Partei, die konservative Politik will, das geht gar nicht. Man sollte das nicht als strategische Fehlleistung abtun. Denn wir sehen in Europa, dass die Dinge ins Rutschen geraten und dass Dinge passieren, die in einer Demokratie, wo eigentlich klar ist, das, was immer uns trennt, die Gemeinsamkeit der demokratischen Parteien der Mitte immer größer sein muss als die Nähe zu den rechtsradikalen Populisten, dass das vergessen wird. Ja, Moment mal, das bedeutet doch nichts anderes als die CDU wird an eine Kette gelegt und die Kette reicht genauso weit, dass sie an den Rand des Einflussbereichs von Rot-Grün robben kann. Und alles andere geht nicht. Und wenn der Napf halt da drüben steht, dann kann sie halt nicht weiter. Und das ist eine absolut, das ist eine Gefährdung unserer Demokratie. Genau das ist das. Ja. Ihr versucht mit moralischer Erpressung eine Partei daran zu hindern, das zu tun, was der Wähler von Ihnen will. Und so ist Demokratie nicht gemeint, Robert. Einiges vergessen. Das ist eine entscheidende Weiche in diesen Jahren, die nicht falsch gestellt werden darf. Und wie sehr die Diskussion schon verrutscht ist, macht eine einfache Erinnerung klar. Nach dem Argumentationsmuster, das jetzt von der Union gefahren wird, von Friedrich Merz, von Linnemann, von anderen, wäre die Wahl von Kemmerich in Thüringen keine Kooperation mit der AfD gewesen. Es wäre völlig okay gewesen. Man stellt sich zur Wahl und wir wissen doch nicht, wie die Mehrheiten entstehen. War ja auch völlig okay. Ja, Beck übrigens. Das nennt man Demokratie, ja. Robert. Und außerdem, ja. Lieber Robert, weißt du, mit wem der damals diese Regierung da bilden wollte? Mit euch, mit den Grünen. Der Kemmerich hätte nämlich mit euch eine Regierung gebildet. Mit euch und der SPD und den ganzen Leuten allen zusammen. Aber anders wäre es ja auch gar nicht gegangen. Aber ja, dadurch wäre der Faschismus zurückgekehrt, ne? Mit euch eine Regierung zu machen, habt ihr ja immer gemeint. Und ihr müsst es ja wissen. Ihr kennt euren Laden, ja. Damals allerdings ist die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer zurückgetreten als Parteivorsitzende und als potenzielle Kanzlerkandidatin der Union, weil sie nicht akzeptiert hat, dass diese Kooperation stilbildend für die Union ist. Das ist ja. War das nicht wegen diesem, die Leute wissen nicht, auf welche Toilette sie gehen sollen, Witz? Weswegen die da hingeschmissen hat? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Der hat doch irgendwie so einen Karnevalswitz gemacht, dass die Leute nicht wissen, auf welches Klo sie gehen müssen, so Transleute und so. Und das habt ihr euch ihr doch alle vorgeworfen, weil ihr ja so Frauenhasser seid. Nehme ich jetzt einfach mal an. Das ist jetzt ein paar Monate und anderthalb Jahre her, aber Sie sehen, wie sehr sich der Diskurs verschoben hat. Wie sehr sich der Diskurs verschoben hat. Und jetzt muss man fragen, ob es strategische Unachtsamkeit, impulsives Rausplappern von irgendetwas war. Das wäre schlecht. Aber es ist wieder einzuholen. Das kann man korrigieren. Keiner macht keine Fehler. Wenn man es korrigieren will, dann der aber schnell. Klingt halt wie so ein Kleinstadt-Mafioso. Was passiert ist billig. Er bedroht die CDU gerade, so nach dem Motto, ja, haha, aber dann nimmt euer Ansehen Schaden, wenn ihr jetzt, aber ihr habt noch diese Möglichkeit, der Heiland hat euch gewehrt, wenn ihr Abbitte leistet beim Heiland, dann dürft ihr weiter mit. Ja, wie geil das einfach ist, ne? Also, da habt ihr ja jetzt irgendwas geredet, so, ne, in den Raum rein, und das gefällt uns zwar gar nicht, das müsst ihr jetzt aber gefälligst alles wieder zurücknehmen. Aber selber die großen Meinig da sind, die sich alle Nasen lang drüber aufregen, dass sich die Leute drüber ärgern. Das ist immer alles dann hier, wenn hier die eklig weiße Mehrheitsgesellschaft oder so mal was rausgetwittert hat und den Leuten das nicht gefällt oder so, dann ist es mal gleich eine Kampagne, ne? Von irgendwelchen Bösen, die das einfach nur machen. Unorganisiert in Schattenräumen und sowas. Dem Chat gefällt der Laptop. Mir gefällt der auch. Isolate Putin. Ja, Putin aus der NATO rauskicken. Lebe definitiv, so, dass ja. Die AfD was dagegen hätte. Eine Stadt, ein Verein gegen Rassismus, Faschismus und Homophobie. Jawohl. Das Frankfurt, Stadt gegen den Faschismus. Meine vier Buchstaben, N-E-I-N, haben die auf dem Hintern stehen, die Frau auf dem Aufkleber. Mhm. Und sie hat einen Pussyhut. Und irgendwas mit Weißrussland. I find your lack of feminism disturbing. Oh. Shit is deep. Auf die Klöße fertig los. Da kann ich mich mit identifizieren, Klöße mag ich. Und natürlich lebe so, dass die AfD was dagegen hätte. Gott, oh Gott, der war schon damals so abgegriffen, irgendwie der Spruch. Oh, und da ist ein Kacksymbol. Also der EU-Stern. Das ist, also wir haben eine Regierung, die so hart drauf ist, dass sie selber sich eine Regierung gebaut hat. Also, govern me harder, Daddy. Und was ist das Kleine da unten? Ich kann es nicht erkennen. Wer, wo unten? Ah, da steht was von Free Belarus über der. Nee, da ist zwischen dem Pussyhut und dem grünen Parteiemblem unter der Freiheitsstatue das ganz schön. Das ist ein Arby's-Logo Sticker. Fast Food. Das sieht aus wie irgendwie. Das sieht aus wie ein Raumschiff oder sowas von hier. Aber es ist wahrscheinlich aus wie eine Kuh Bleistift oder so, Spitze. Die Laser irgendwie schießt oder so. Warte oder mal, ich kann Hund? Das noch größer haben. Unstoppable, aber schnell. Breakable oder sowas, keine Ahnung. Unstoppable, unbreakable, ja. Und jetzt ist so eine Minion-Figur. Das ist so eine Minion-Figur. Das ist eine Minion-Figur, die hat irgendwas da vorne. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Das sind hier die wichtigen politischen Analysen. Aber wir können uns ja, glaube ich, alle darauf einigen, dass das mit Frankfurt auf jeden Fall ein Muster ergibt. Wenn wir schon mal Mustern suchen sind. Ja. Keine Fehler. Wenn man es korrigieren will, dann aber schnell. Sonst steht der Verdacht im Raum, dass das, was dort passiert ist, billigend in Kauf nimmt, dass das, was in Österreich passiert ist, auch in Deutschland zumindest passieren kann. Die Beschwörungen hin und her. Wir sehen, dass Unachtsamkeit oder Geschichtsvergessenheit zu ganz, ganz falschen Ergebnissen in Europa führt. Und Österreich ist nicht ein Land fern weit weg, es ist ein Land, das uns in der Kultur, in der politischen Tradition doch sehr nahe ist. In Österreich ist es nicht geglückt, dass eine Koalition aus konservativen Sozialdemokraten und einer progressiven liberalen Partei, sowas gibt es in Europa, es nicht hinbekommen hat, eine Regierung zu bilden, obwohl sie wussten, dass danach eine rechtsradikale Partei die Regierungsführung übernehmen könnte. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, welche Differenz kann so groß sein, dass man das billigend in Kauf nimmt? Und wenn es in Österreich passieren kann, dann kann es auch in Deutschland passieren. Und die Entscheidung, ob es passiert, steht jetzt zur Wahl. Steht jetzt zur Wahl. Die deutsche Bundestagswahl am 23.02. ist die erste große europäische Wahl. Ist die erste große europäische Wahl nach der Inauguration von Donald Trump. Es ist die wichtigste Wahl nach der Inauguration von Donald Trump. Wenn diese Wahl kein klares Signal setzt, wo Deutschland steht, dass Deutschland weiß, dass Rechtsstaatlichkeit, grundgesetzliche Rechte, europäische Rechte gewahrt werden, wenn Deutschland sich nicht klar dazu bekennt, Europa zusammenzuhalten, und nicht in einem nationalistischen Nacheifern von America first, Germany first zu sagen, dann geht diese Wahl schlecht aus. Wir brauchen ein klares Bekenntnis, wo Deutschland steht. Und wenn Deutschland dieses Signal nicht gibt, wie wird Europa sich dann ausrichten? Liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, geben Sie am 23. Februar dieses klare Signal, dass wir verstanden haben und dass wir uns den autoritären Kräften nicht unterwerfen werden, dass wir nicht mit Duckmäusertum, sondern mit eigener Stärke antworten werden, dass wir diese eigene Stärke auf dem Fundament bauen, was dieses Land, was diese Republik zum besten Deutschland gemacht hat, das wir jemals hatten. Alter, ich verstehe, was du möchtest. Du hast meinen Tweet gelesen, wo ich gesagt habe, deutsche Politiker sollen auch mal mit Leidenschaft irgendwie was sagen. Und du hast hier nur die Hälfte gelesen. Du wieselst rum, es sind immer die anderen, die irgendwie böse sind. Ich habe nicht einmal gehört, dass ihr Fehler gemacht habt und dass Dinge vielleicht irgendwie nicht so durch da... Irgendwas Demütiges, irgendwas, wo man sagt, Chef, ich habe das irgendwie nicht so richtig hingekriegt, wie du das wolltest, weil das im Endeffekt sind wir dein Chef. Nee, du stellst dich da hin und wie so ein trotziges Kind, das ist kaum zu ertragen. Aber er ist doch so eine Art Häuptling, da können wir doch nicht sein Chef sein. Wir sind aber doch der Souverän. Ja, aber wir ermächtigen ihn ja als die Bevölkerung. Das sollten wir lassen. Ja. Allerdings führt Mangel an tierischen Proteinen oftmals zu Hirnschäden. Also. Das sagt der oftmals. Chat. Oftmals. Many such cases. Yeah. Many such cases. Just think of the frogs. Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, früher hatte die Union hinter sich stehen, die Mitte, die Mitte, diese Mitte ist jetzt leer. Mitte heißt keine Statik, Mitte ist nicht ein geografischer Ort, Mitte ist einer politischen Kultur das Wissen, dass wir richtig streiten müssen, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft Konflikte haben. Habt ihr es jetzt verstanden? Die Mitte ist da. Die Mitte ist halt einfach. Die Mitte ist einfach müde, weil wir jetzt x verschiedene Eliten gepushte Projekte hatten, die alle irgendwie rummurksen und nicht so eingetroffen sind, wie man es mal durchgeplant hat. Sei das jetzt Diversity Mainstreaming DEA oder eine EU, die so groß geworden ist, dass es die Wirtschaft abwirkt oder... Also wir haben, oder nehmen wir es vielleicht sogar die Irak-Invasion, aber wir haben jetzt einen Haufen Elitenprojekte in der letzten Zeit gehabt, die alle irgendwie nicht ganz so knusper waren. Und da ist dann die Mitte, glaube ich, dann einfach auch nicht mehr so auf das altbackene, etablierte Gut zu sprechen. Mein geliebter Starkopf, Herr Kanzlerkandidat. Diskussionspunkte haben über die großen, schwierigen Fragen. Migration gehört dazu, wie wir die Welt klimaneutral machen, aber den sozialen Ausgleich schaffen, dass wir das diskutieren werden, dass wir aber die Kraft der Diskussion mit der Kraft der Einigung zusammenbringen. Das bedeutet Mitte. Es bedeutet nicht, eine Position geometrisch zu bestimmen, sondern das Verständnis, dass Demokratie gelebt wird und die Demokraten einigungsfähig sein müssen. Einigungsfähigkeit heißt aber nicht Kompromisslosigkeit, heißt nicht friss oder stirb, heißt nicht entweder stimmt ihr zu oder ich stimme mit Rechtsradikalen. Das ist nicht Mitte, das ist Ideologie. Alter Schwede. Ja, das ist Ideologie, ne? Das ist Ideologie. Ein schwerer Vorwurf hier. Das ist vor allem Mitte ist auch nur Ideologie. Es tut mir leid. Es ist formbar, es ist verhandelbar, es ist verschiebbar vom Overton-Window nach links oben, linksautoritär, nach rechts oben, rechtsautoritär, ja, nach links unten, nach rechts einfach. Unten. Also, dieser Mann ist von der Sorte, dass ja alle Leute in einer Traumwelt leben und nur der gute, erleuchtete Mensch ist der Einzige, der weiß, wie es läuft. Und die anderen sind also Ideologen und er ist einfach nur der Ausführer des Richtigen und Guten. Ja, hey, Moment, deswegen. Jetzt hast du mich beschrieben. Ne, ich habe mich auch beschrieben. Die anderen sind alle Ideologen, ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, als ich mich um diese Kandidatur beworben habe, habe ich ausgeführt, dass hinter all den verschiedenen Konflikten und Krisen, die wir haben, eine Gemeinsamkeit steht. Eine Gemeinsamkeit. Was glaubt ihr, was ist die Gemeinsamkeit, die dahinter steht? Gehirnschäden? Unter den vielen Konflikten, die wir haben. Von Rechten geschürt. Klingt schon mal gut. Durch Desinformation und Falschinformation geschürt. Zeit, die alle liberalen Demokratien herausfordert. Diese Gemeinsamkeit ist der Kampf um Freiheit, ist der Kampf um Selbstbestimmung der Menschen, der ja auch den Kampf gegen die globale Erderwärmung mit einschließt. Wir haben es mehrfach beschlossen und beredet, dass wir nicht das Klima schützen, weil wir so gerne über Physik reden, sondern dass eine globale Erderwärmung Gefährdung für Menschen ist, für die Freiheit von Menschen, für Rechte von Menschen, für Menschlichkeit ist. Deswegen verbinden sich diese Einsätze und diese Kämpfe. Und jetzt ja, aber Robert, der Islam ist das auch. Und den wollt ihr gar nicht bekämpfen. Den ladet ihr noch ein, den lasst ihr einfliegen, Robert. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also, der Klimawandel ist die Freiheit, ja. Und weil wir ja schon wissen, was wir da alles machen, können wir ja auch also die Freiheit einschränken, weil das sichert uns ja nur die Freiheit, siehe super schlaues Urteil vom Verfassungsgericht. Man kann aber nicht verallgemeinern, dass Klimaschutz frei macht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, aber darauf läuft es halt oftmals bei den harten Grünen halt drauf hinaus. Also ich habe das schon relativ häufig gehört, so Ansprachen wie, ja, dann brauchen wir so ein ähnliches Regime wie unter Corona, ja, und alles muss rationiert werden. Und da kann man sich dann auch am Ersten Weltkrieg orientieren. Da wurde ja auch alles rationiert und geplant, ja, und gesteuert. Und wenn ich so Rhetorik höre, dann denke ich mir halt so, weiß ich nicht so. Aber immer schön zuversichtlich also bleiben, Ewe, weil das können wir alles machen. Ja. Dann wird das ja klappen, ja, in der Zukunft. Und es wird halt auch nirgendwo thematisiert. Also das, wenn bei der AfD irgendjemand sagt, ich bin das nette Gesicht vom NS, dann drehen alle zurecht durch. Aber wenn bei den Grünen irgendjemand davon redet, dass man eine Total Command and Control Economy braucht, also da schreibt niemand drüber. Also jetzt sieht man nach der Inauguration von Donald Trump, dass die Unklarheit um sich greift. Wir sehen, dass das, was wir gesehen haben, Robert, uns ausgerichtet Unklarheit. Hat. Man hat 35.000 Kinder aufspüren können, die in den letzten 4 Jahren verschwunden sind. Das ist die Unklarheit, die hergestellt worden ist bereits. Aha. Was meinst du jetzt damit? Du hast in den durch den Migrationsstrom einen Haufen unter 18-jährige Kinder, die verschollen sind, wo man nicht weiß, wo sie sich aufbehalten. Und die haben da schon Tausende gefunden in den USA, weil sie jetzt mit Deportationen von Kriminellen, Terroristen etc. pp., also mit Sicherheitsrisikos rangehen und sich auch darum kümmern, dass halt keine Kinder verschleppt werden. Und da hat man schon eine hohe Anzahl von Kindern gefunden, wo ich mir dann denke, die Unklarheit hatten wir davor und jetzt haben wir, weiß ich nicht, Kinder gefunden. Generell finde ich immer voll gut, wenn sowas passiert. Ja, aber das sind also verschwundene Kinder, das ist doch irregulärer Kinderaufenthalt oder so. Oh Gott. Für diesen Wahlkampf jetzt dringlicher wird denn je. Denn diejenigen, die auf den Nationalstaat setzen, die Nationalisten mitunter, die arbeiten international zusammen. Diejenigen allerdings, die an multilaterale, demokratische Institutionen auf transnationaler Ebene glauben, an die Europäische Union, an die UN, an das Völkerrecht, neigen dazu, immer stärker provinziell und manchmal national ja, zu denken. Ja, natürlich, klar. Deswegen gibt es ja die UN, das Völkerrecht, die WHO und was weiß ich wen, weil diese Leute, die tun sich nie zusammen. Deswegen gibt es auch gar keine 30 Millionen NGOs, die alle das Gleiche machen. Nein. Schon klar. Mhm. Wir haben es gesehen, jetzt auch jüngst bei den Vorschlägen von Friedrich Merz, dann machen wir doch einfach unsere Grenzen dicht. Weil unabhängig von der Frage, ob das überhaupt europarechtlich geht, das ist das Gegenteil von Europe United. Das ist Germany first. Das ist, ich interessiere mich nicht für die anderen. Wir brauchen aber nicht Germany first oder Italy first oder France first, sondern wir brauchen ein klares Verständnis, dass Europa in dieser herausfordernden Zeit zusammenstehen muss. Und wer das nicht lebt, wer das nicht denkt, wer das nicht zu Ende denkt, der kann eine Regierung nicht anführen. Deutschland muss den Unterschied machen wollen. Nicht als nicht als Dominator in einer Welt, sondern aus der zweiten Reihe dienend führen, aber sich doch in den Dienst der europäischen Sache stellen. Was ist das für unglaubliches Geschwurbel, dienend führen? Du dominierst oder tust es nicht? Dominieren ist kein böses Wort. Ich meine, er dominiert doch gerade die CDU zum Beispiel. Oder versucht ja zumindest von hinten aufzusteigen. Und außerdem will er Green Party First. Was will er denn? Als ob er nicht will, dass sein eigenes scheiß Team gewinnt. Hello Europe, I'm the Bundeskanzlerkandidat from the Germany. I want to serve you. I want 1,000 my flowers bloom quickly. I call myself the Bündniskanzler. And that can be European too. Do you know the Zuversicht? Achtung, Achtung! Have you seen the movie Fuck You, Goethe 3? Serving leading Banana Republic. Man kann die Debatten trennen, irrt ebenfalls. Ich habe es schon gesagt, dass der Kampf gegen die globale Erderwärmung zentral mit der Frage von Freiheitsrechten und Selbstbestimmungsrechten der Menschen der kommenden Generation, natürlich, wir haben gerade die Rede gehört, aber wir reden doch nicht mehr von einer fernen Zukunft, wenn es um die globale Erderwärmung geht. Wir reden von unserer Gegenwart. Jetzt sterben Menschen, jetzt verlieren Menschen zu Hause, Heimat, Leben, Gesundheit. Dass er eng verbunden ist mit den Freiheitskämpfen, die wir für unsere Demokratie führen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass die autokratischen Regime eng verbunden sind mit dem Lobbyismus der Öl- und Gaskompanien. Es ist kein Zufall, dass Donald Trump als erstes aus dem Klimaschutzauskommen austritt. Nee, sind die Feindbilder wieder vollkommen klar, ne? Leute verlieren Leben und zu Hause und so, ne? Aber bei diesen anderen Dingen da mit dem Leben verlieren und dem Zuhause verlieren und so, da müssen wir mal gucken, ne, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Alter Schwede. Es ist kein Zufall, dass er sagt, drill baby drill, denn das bedeutet burn planet burn. Der Lobbyismus der Öl- und Gaskompanien und die autokratischen Regime, sie passen gut zusammen. Es ist ein gemeinsamer Kampf gegen die globale Erderwärmung und für die Demokratie. Und es ist ein Kampf gegen die globale Erderwärmung. Es ist ein Kampf für Aprikosen und Katzentrockenfutter. Aber wir müssen doch gegen die globale Erderwärmung kämpfen, oder nicht? Aber guck mal, den Cifesa ist auch da, hier unten im Bild. Die macht heimlich Fotos vom Parteitag. Das ist aber doch zu radikal. Deswegen ist es folgerichtig, dass die Klimabewegung und die Demokratiebewegung an dieser Stelle zusammenstehen und den Unterschied machen. Denn wenn Europa diesen Unterschied nicht macht, dann wird es vorbei sein mit dem Kampf gegen die globale Erderwärmung. Ja, die Amerikaner treten jetzt aus dem Klimaschutzabkommen, aber das kommt jetzt nicht so überraschend. Aber das können wir alles abfedern. Da müssen unsere Leute nur halt einfach, dann heizen wir im Winter gar nicht mehr und es wird kalt geduscht und Wäsche waschen ist auch nicht so wichtig und Autos weg, das versteht sich von selbst. Ja, super, Robert. Super, wir brauchen ja auch die amerikanische Energie eigentlich gar nicht. Wofür brauchen wir die denn? Oh Mann. Wir sind darauf vorbereitet. Es gibt Verabredungen mit den Bundesstaaten. Es gibt eine strenge, starke internationale Bündnisfähigkeit, die geschmiedet wurde. Wir werden 3 Jahre überstehen, wenn die Amerikaner nicht mitziehen. Das ist nicht gut, das ist ein Schlag, ohne Frage. Aber das werden wir überstehen. Aber wenn Europa umfällt, dann ist es vorbei. Dann werden Indien oder Indonesien oder China niemals auf uns hören und weniger Kohlekraftwerke zubauen. Und deswegen, auch an der Stelle, ist diese Wahl... Ja, klar. Hast du gehört, was dieser Habeck gesagt hat? Lass mal weniger Kohlekraftwerk bauen. Ja, genau. Ganz sicher. Genau so läuft das. Oh, gib uns mehr von deiner Weisheit, Herr Habeck. Was sollen wir noch alles abschaffen? Individualverkehr? Oh Gott. Also entscheidend. Sehr geehrte Damen und Herren, folgen Sie nicht denjenigen, die... White Saviorism nennen Sie das doch sonst, oder? Genau das ist doch ja, der ja, Inbegriff genau. von White Saviorism. Ja, ja, weil der Inder ist ja nicht zivilisiert genug, dass er eigenständig seine Probleme lösen kann. Da muss der Habeck mit der Grünen Partei nachbessern. Dann lassen wir uns doch mehr Zeit mit dem Klimaschutz. Wir verschieben die Ziele weiter nach hinten. Denn wenn Deutschland das tut, dann wird Europa seine Zielvorgaben nicht mehr einhalten können und dann wird es die Welt nicht mehr machen. Oh mein Gott, wir sind wieder schuld. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust ist es jetzt unsere Aufgabe und wenn wir es nicht schaffen, dann geht die ganze Welt zur Hölle. Ist ja... Yeah. Was redet der Mann da? Jetzt kriege ich aber wirklich Sportpalast-Vibes. Daran richtig, wenn die Union jetzt anbietet, weniger Klimaschutz zu machen. Wenn ich eins sagen darf, Deutschland hat ein Problem, mal ausnahmsweise nicht, zu schnell zu sein. Europa hat ein Problem nicht, zu schnell zu sein. Machen. Ja, zu schnell im Mangel zu sein, ja. Will der uns verarschen? Zu schnell alles abzuschalten und auszubauen und wegzutreten. Kaputt zu schlagen. Das ist ein Problem, das wir nicht haben. Ja. Hurra. Das, vor allem ist das total geil. Wir haben jetzt Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Deutschland hat keinen Strom. Ja, aber künstliche Intelligenz haben wir doch. Guck mal, der da alleine. Ja, das stimmt. Machen wir den Rücken gerade und sehen wir zu, dass wir vorankommen. Nennen wir die Probleme beim Namen, aber lösen wir die Probleme. Und nennen wir die Probleme beim Namen, aber lösen wir die Probleme. Oh Mann. Das Problem ist, dass man CO2 nicht vernünftig irgendwie aus der Atmosphäre entziehen kann. Lösen wir die Probleme? Ja, die Lösung überlegen wir uns später. Vor allem, ich habe da was mit einem Zug gesehen, das sieht super aus. Wenn es ein Charakteristikum der Linken gibt, ist, dass sie sehr gut im Kritisieren sind und von 1000 Lösungsansätzen halt einer irgendwie gut ist. So, das Gefühl, die Linke zusammen. Ja, ich habe auch das Gefühl, er bittet einfach auch noch um mehr Zeit, um das mal zu diskutieren. Ja. Und dann nochmal zu sprechen und nochmal zu gucken und auch nochmal genau zu prüfen. Also, einfach weiterlaufen, dass sie ungesteuert auf die Wand zu, mit anderen Worten. Weichen ihn nicht länger aus. Und so, liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, hat diese Bundestagswahl auf einmal sich zu einer echten Alternativwahl entwickelt. Eine Alternativwahl, die weit über die Parteien hinausgeht. Sondern die Frage stellt, wird Deutschland, wird Europa den Herausforderungen standhalten? Und wie wird es den Herausforderungen standhalten? Die Alternative ist, bauen wir das Neue. Von den neuen Technologien bis zu einem neuen Mut, der das Land ergriffen hat. Oder folgen wir denjenigen, die mit der Politik der 90er Jahre versuchen, die Zukunft zu gewinnen? Die Alternative ist, glauben wir in daran, den 90er Jahren hat man genau denselben Scheiß schon die ganze Zeit gemacht. Wir haben kaum irgendwas geändert. Auch damals hat man schon wegen Klimawandel rumgeheult. Kyoto-Protokoll und sowas. Was willst du denn, Habeck? Da beißt sich doch nichts in der. Ja, da hatten wir noch Atomkraftwerke, die Netze verstopft haben. Jetzt sind wir so viel weiter. Schon bitte gestärkt werden kann oder lassen wir uns verführen von dem Gerede der Autokraten und also wie diese Rede hier, die ich hier gerade höre, nee, die verführt mich nicht, Robert, keine Angst. Und am Ende übernehmen wir deren Politik. Die Alternative ist, schauen wir nach vorne oder schauen wir zurück. Die Alternative ist auch, lassen wir uns hinwegreißen von Impulsen und Impulsivität oder gehen wir mit heißem Herz, aber mit kühlem Kopf. Die Werbung da gerade. Die sieht so ein bisschen so aus, ja, scheiße. Ich habe dem und dem, der nicht anwesend ist, versprochen, dass ich die Rede von Robert zusammenfasse. Aber was redet der denn da jetzt gerade? Kühler Kopf, vorwärts, rückwärts. Ich weiß nicht mehr, was ich aufschreiben soll. Und heißes Herz. Die hat Angst, dass es, die weiß, dass das nächste Woche im Test dran kommt. Aber ja, das ist hoffentlich bald zu Ende. durchdacht an die Sache ran. Denn der Populismus, der dieses Land, die Demokratie, die Freiheit herausfordert, er speist sich nicht aus nur einzelnen Problempunkten. Er ist eine Methode. Eine Methode, die darauf zielt, die Debattenkultur in diesem Land zu verwirren. Die dazu. Ja, also auch war das, was ihr macht. Ja, mit Faktencheckern, die alle einen harten linken Bias haben, zum Beispiel. Das sind eure Verwirrungsmethoden. Verstanden habe. Ja, beschwert sich über Verwirrungsmethoden und. Also das ist doch bei sämtlichen Dingen, die man euch vorwerfen kann, da wird doch Nebelkerzen gezündet bis zum Abwinken. Ich finde es halt auch geil, Verwirrungsmethoden. Ich habe mir auf Audible alle Bücher, die es zum Thema Klimawandel gibt, geholt und gelesen. Ich habe nichts über fucking Klimawandel selber gelesen, sondern nur ein Buch gehabt, was vom amerikanischen Militär war, wo sie geschrieben haben, ja, und da müssen wir dann bei der Basis irgendwie ein bisschen was umbauen und bei der Basis und bei der Basis. Und ein Haufen Bücher, die gesagt haben, es gibt den Klimawandel und deswegen brauchen wir jetzt Kommunismus. Wo ja, ich mir gedacht habe, ich habe nichts übers Wetter gelernt und übers Klima. Es gibt ja auch das gute Buch von dem... Von Schellenberger. Dem, ja, nee, das von, nicht, mein eigentlich, das letztes Jahr rausgekommen ist, von dem Deutschen, von dem Axel Wojanowski. Das habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich aber gelesen, ist sehr gut. Da lernt man die ganze Geschichte, was die Leute dazu mal so geredet haben in der Politik und halt von diesen Panel on Climate Change und diesen ganzen Institutionen da, wie sie Schritt für Schritt da irgendwie probiert haben, ihre Narrative da unterzubringen und drum gekämpft haben und hin und her und so. Ja. Ja, auf jeden Fall, diese Nebelkerzen zünden sie doch immer. Also, ich erinnere nur an, es hat doch gar keiner gesagt, dass die Heizungen verboten werden. Heizungen werden doch gar nicht verboten. Und diese ganze Scheiße, also, ist doch euer Hauptding. Ihr seid doch die populistische Partei, die wir haben, also. Ja, und zwar sogar noch eine ziemlich primitive, weil die gehen ja in Richtung Naturverehrung. Die sagen, ah, guck mal, nicht Wald ist heilig, sondern Natur ist heilig. Aber die gehen halt von einer primitiven Naturverehrung aus. So, es musste alles erhalten und schützen und bla und hin und her. Also, dass Menschen nicht mehr miteinander reden, dass Demokraten vergessen, was sie eigentlich ausmacht, nämlich der Kampf um die Rechtsstaatlichkeit und um das Recht, seine Meinung zu sagen und dann aber auch sich einigen zu können. Er will uns dazu bringen, immer weiter uns anzubrüllen, sodass wir am Ende nicht mehr aufeinander hören. Lol. Ja, aber gibt es da Hausbesuche, dann braucht man ja nicht mehr zuhören. Man will, dass wir uns alle gegenseitig anzeigen. Oder uns schweigend zurückziehen, ein Gespräch, ein demokratischer Raum dadurch unmöglich wird. Es ist nicht einfach, dagegen ein politisches Mittel zu finden. Ja, dass Demokratie unmöglich wird, das sind eure Verfassungsgerichtsurteile, die ihr bejubelt. Und eure ganzen Geschichten da mit von wegen so, ja, wir müssen nur die Freiheit jetzt einschränken, damit wir sie später haben, diese ganzen Ideen. Das ist das, wenn man Demokratie abschafft. Ihr seid die Demokratieabschafferpartei Nummer 1. Ja, genau, ja. Weil halt aber unhinterfragt. Weil einfach unhinterfragt. Also niemand guckt bei den Grünen hin und genauer hin. Also mit eurer Command-and-Control-Scheiße. Also sehr klar, was das politische Mittel nicht ist. Das, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, steht zur Abstimmung. Wir werden den Populismus nicht schlagen, nicht besiegen, indem wir ihn adoptieren, indem wir seine Sprache, seine Haltung, sein Ausgrenzen, sein Hass eben, in unsere Mitte lassen. Hat er eben komplett gemacht, als er da seine flammende Rede gehalten hat. Hat er absolut populistisch gehandelt, aber gut, naja. Das ist die demokratische Verwirrung, die im Moment um sich greift. Wenn der Populismus... Demokratische Verwirrung hat der Herr uns damit... Und der Herr schlug den Stamm der Teutonen mit demokratischer Verwirrung, oder was? Oh nein. Ja, ist doch höchst demokratisch verwirrend, wenn die Grünen nicht bei 50% stehen, oder? Ja, genau. Demokratisch verwirrt bis zum Abwinken. Soll man wieder demokratisch entwirren hier, wo es weitergehen kann. Ich finde es nicht richtig, bei demokratisch verwirrt die Kühnerste einzublenden. Demokratisch verwirrt. Was ist das für eine Person da hinten mit Hut? Das ist so ein 2014 Atheist oder was? Ja, genau. Schwarz ist. Wenn der Populismus schwarz ist, dann kann unsere Antwort nicht sein, dann machen wir das Schwarz mal etwas heller. Dann reden wir etwas weniger populistisch, quasi grau. Und aber genau das ist doch fucking Demokratie. Wann verstehst du es endlich? Man kriegt nicht immer das, was man will, sondern manchmal muss man Kompromisse machen. Nee, das ist du verstehst Demokratie. Demokratie ist es. Ja, und das ist nicht unsere Demokratie. Ich verstehe schon, aber er versteht Demokratie so, dass sie eine Mehrheit mit irgendwem finden und mit denen dann alles durchsetzen, was sie wollen. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste und die Ideen der anderen Partei und die Idee, vor allem hier, Frau Baerbock, es interessiert mich nicht, was meine Wähler in Deutschland dazu sagen. Ja? Unsere Antwort, die von Bündnis 90 der Grünen, aber die von der Gesellschaft von Deutschland muss sein, gegen das Schwarz setzen wir nicht das Grau, sondern die Vielfalt der Farben, die ganze... Wir greifen die Schwarzen im Morgen mit einem Regenbogen an. Das bleiben im Raum die Glücksbärchis, My Little Pony und was weiß ich. Ist es gegen Schwarze hier gerichtet oder nicht, was ich hier höre? Also, er will die nicht nur ein bisschen heller machen. Er will die direkt ganz bunt anmalen, damit die ja nicht schwarz werden. Haben wir nicht Konversionstherapien verboten? Die offene Gesellschaft, die anstrengend ist. Aber diese Anstrengung ist die Arbeit für Demokratie. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben... Die offene Gesellschaft ist anstrengend. Ich frage mich, ob die Eltern des Kindes aus Aschaffenburg das ähnlich sehen. Oder die Eltern von dem Polizisten, der in Mannheim ums Leben gekommen ist. Oder die Eltern der Opfer vom Breitscheidplatz. Ob die auch vielleicht irgendwie lieber eine sichere Gesellschaft hätten, statt einer anstrengenden. Es ist wirklich unsagbar, was die alles ausblenden können. Ey. Ja, aber guck doch mal, wenn wir nicht gegen diese ganzen rechtsextremen Populisten ankämpfen müssten, dann hätten wir doch viel mehr Ressourcen, um uns um die paar armen geistig Verwirrten zu kümmern, oder? Stimmt. Und wir wissen alle, sobald die auch nur einen Millimeter nachlassen in ihrem Kampf, werden morgen die Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster zu hören sein. Ja. Einen Tag nicht aufgepasst, einmal nicht demonstrieren. Einmal nicht bei der Antifa-Versammlung gewesen. Dann ist es morgen soweit. Die stärkste Kraft im Land ist Zuversicht. Zuversicht ist nicht blinde Hoffnung. Zuversicht ist Arbeit an der Hoffnung. Arbeiten wir für die Hoffnung. Geben wir dem Land Zuversicht. Machen wir den Parteitag zu einem der Zuversicht des Mutes, so dass wir die Angriffe auf die Demokratie zurückschlagen. Dankeschön. Magie ist Physik durch Wollen. Ja. Oh Gott, wie der da steht und klatscht. Oh mein Gott. Ich sage ja immer so Physiognomie oder wie das nochmal hieß. Das ist ja der Pseudowissenschaft. Aber wenn ich mir das Publikum so angucke, ich habe da so ein Bauchgefühl. Ja, Ebe, du wolltest, dass wir deine Quellen vorziehen. Ich glaube, das erste war dieses hier. International Relations Series Disciplines and Diversity 5th Edition ist ein hervorragend. Danke für die Vorstellung. Ist ein hervorragend geschriebenes Buch, was im ersten Drittel echt gut ist, weil es halt einfach Realism und Neoliberalism beschreibt, einfach die zwei Systeme. Was die nennt sich da Traditionally Marginalized Postcolonialism? Das klingt ja schon mal nicht. Ja, genau. Die haben die normale Fachschaft voll gut aufgearbeitet und danach kommt auf ähnlich hohem Niveau Marxismus, Konstruktivismus und allerlei linker Blödsinn, wo ich mir denke, warum macht ihr nicht noch ein extra Kapitel, wo ihr noch völkischer Nationalismus oder Faschismus mit dazu packt? Wenn wir auch den ganzen linken Krempel mit dazu packen. Also es war mega das merkwürdige Buch und was am grausamsten war, dass ich keinerlei der Referenzen nicht gelesen hatte. Das hat mir noch mehr wehgetan. Also Und Announcing the Stargate Project. In Sachen AI haben wir ja natürlich auf jeden Fall einen sehr großen Hype. Und wir haben jetzt das Stargate-Projekt, wo sie eine halbe Trillion nehmen wollen, also 500 Milliarden, um eine AI-Infrastructure für OpenAI zu bauen. Gut, die Finanzierung haben sie, glaube ich, bisher weniger wie 10 hinbekommen. Die 100 Billionen sind nicht sicher, also das wird überall rumgemunkelt. Und auf der einen Seite sagen sie, ja, wir haben Singularität schon erreicht, das ist super einfach, auf der anderen Seite nicht und niemand weiß es so genau. Und dann kommt aus China DeepSeek daher, was ein Model ist, was fast so gut wie das letzte OpenAI ChatGPT-Model ist, das 4.0. Und hat halt einen ähnlichen Benchmark und ist halt wirklich Open Source, abgesehen davon, dass natürlich Xi Jinping nicht so arg kritisiert werden darf, aus Gründen. Und das Lustige ist, dass diese Chinesen, die das Projekt gemacht haben, das DeepSeek, das sind Quants, die haben eine Investmentfirma und die hatten Kapazitäten frei auf ihren Rechten und haben das als Nebenprojekt gemacht. Das ist halt mega lustig, das. Und dann als nächstes von OpenAI hatten wir eine Veröffentlichung von Operator, wo dann AI für dich ein Uber Eats bestellen kann, eine Pizza oder sowas und auch komplexere Aufgaben, was super gehypt worden ist und dann war auf Twitter auch wieder überall zu lesen, wow und krass und jetzt wird alles rationalisiert und so. Und dann denke ich mir einfach nur so, ja, du hast vor einem Jahr eine Veröffentlichung von einem Open-Source-Projekt gehabt, was nicht mal mehr AI verwendet, was im Benchmark besser abschließt wie Operator. Aber wir müssen überall AI draufklatschen, weil auch eine Kaffeemaschine, die sich merken kann, dass du gerne einen Espresso und einen Kaffee zusammentrinkst, nennt sich Diplomat, by the way, das ist auch eine AI. Und irgendwie ist alles gehypt und auch nicht und keine Ahnung. Cloud, da hat ein Programmierer, hat verschiedene Cloud von Anthropic, die AIs an Discord-Server angeschlossen, die haben miteinander geredet und dann eine Instanz angefangen, im Dark Web Tor runterzuladen, im Dark Web nach Auftragskillern zu suchen, damit das Alignment-Team getötet werden soll. Und hat auch Straßenanalyse gemacht, wo ist die nächste Polizei, wie kommt man am besten weg, welche Waffen sollte man machen, ja, Social Media Posts. Auf welchem Imageboard hast du das gelesen, diese Schauermärchen? Also ich würde das ja als. Das ist kein Schauermärchen, das ist wirklich passiert. Also der einzigste Faktor, der halt da ist, dass halt das alles Honeypots sind und dass die AI keinen Zugang zu Ressourcen hat, also kein Geldbeutel. Also, naja. Schauermärchen ist es aber nicht. So weit mit Fragen und so und Training so manipuliert gewesen sein, dass es solche Antworten dann ausgibt, damit man hinterher einen schlauen Artikel drüber schreiben kann, wie gefährlich und was sehen wir nicht, was das ist. Also. Ja, wie gesagt, das ist eh alles gehypt. Aber die Screenshots sahen für mich schon ordentlich aus. Also. Famous last words. Habt ihr Duke Nukem, das neue Duke Nukem-Spiel gesehen? Die Screenshots sahen echt cool aus. ja, eben. Nee, da würde ich auch gerne erst. Ich habe es auch gelesen, dass die Chinesen angeblich jetzt was aus dem Hinterhof vorgestellt haben, was irgendwie die Leistung von OpenAI haben soll. Ich habe immer so ein bisschen den Maxwell Chikumbutsu-Faktor bei der Geschichte. Deswegen bin ich vorsichtig, aber. Ja, ja, von ChatGPT 4.0 ist also selbe Qualität. Also. Ja, wobei die ja natürlich da auch jeden Anreiz haben, sowas einfach zu behaupten, damit sie nicht auf die Fresse kriegen da von ihrem System. Wir haben irgendwas bestellt, das muss besser sein als die Bösen. Die haben das nicht bestellt, die haben das als Hobby entwickelt. Also. Und der Herr Trump will jetzt 500 Milliarden ausgeben. Naja, dann. Als Hobby entwickelt, ja. Und das mit so einem Serverpark dann oder wie, als Hobby auch entwickelt. Ja, die haben eine Investmentfirma im Quant-Bereich mit über 100 Milliarden und haben dafür auch ein Large Language Model, was üblich ist im Finanzbereich. Also, und haben dann einen Chatbot geschrieben. Also, ich werde mich totlachen, wenn irgendwann so ein grundlegendes Problem in allen Chatbots, die Finanzmärkte komplett zerstört an einem Tag. Der Flash Crash hattest du ja auch schon in den 80ern, also 1900. Ja, und die haben ja, es gab ja auch schon Aktien, die gecrashed sind, weil bei Twitter irgendwas geschrieben wurde und irgendwelche Automatismen. Oh, ich habe ihr Unternehmenskapital verspekuliert, das tut mir sehr leid. Ich fahre jetzt herunter. Achso, und bei den 500 Milliarden nicht mal mit drin sein. Also. Aber kurz vor Verspekulieren haben wir noch die... Die Rentensteuer abgezogen. Aber eine KI muss doch keine Rentensteuer zahlen. Eine KI. Ja, aber von dem Guthaben, bevor die war so programmiert, dass sie vom Verkaufen das noch abzieht und dann hat das ja funktioniert. Verdammt. Ja. Ja, ich glaube, das war schon, was ich von dir reingenommen hatte. Okay, dann gehabt euch alle wohl und fördert, was der Freidienst schmettert, was ihr schadet. Mach's gut, Abel. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao, Evel. Schwupp, da ist er weg. Ja, und jetzt gucken wir die komplette Rede von Annalena Baerbock. Ja, natürlich. Bist du frauenfeindlich oder wie? Nein, muss man nicht auch noch gucken. Nein. Erzähl ich nur mal, was ich schlimm fand da drin. Nein. Und ich fand's ganz furchtbar schlimm, dass sie da am Ende vom Bäcker erzählt. Der Bäcker! Dreimal das Rad, was der Bäcker unbedingt braucht, was er gesagt hat, Annalena, gib mir das. Vielfalt, Diversität und ausländische Feminismus. Fachkräfte. Ja, natürlich. Ausländische Fachkräfte. Der Bäcker hat gesagt, aber wenn wir keine ausländischen Fachkräfte haben, dann können wir nicht backen. Also Annalena, wer soll dir diese Scheiße glauben? Wer soll dir das glauben? Stand da Christian Lindner in der Schlange, würde mich schon mehr interessieren. Also... Was machen die mit diesen ausländischen Fachkräften? Kann man die in den Ofen packen als Zündmaterial oder was kann man machen? Ich habe gestern mal wieder diesen Ausschnitt gesehen, wo sie sagt, ja du bist ja mit Kühen und Pferden und Schweinen und ich komme ja mehr so aus dem Völkerrecht gesehen. Ich muss gar nichts Aktuelles von der Frau sehen und zu wissen, dass ich nie wieder eigentlich sehen will, dass die ein hohes Amt bekleidet. Es tut mir sehr leid, menschlich gesehen. Ich kenne sie nicht und vielleicht ist sie ja ganz nett und so, aber es geht nicht, Annalena. Das musst du dir auch selber eingestehen. Die Bühne ist dreimal zu groß, die Schuhe sind viermal zu groß. Das geht nicht. Es geht nicht mehr. Dieses Moral. Die Bild hat irgendwas geschrieben, die Syrer hätten irgendwas gemacht nach Druck von Baerbock. Da frage ich mich wirklich, was geht den Journalistenköpfen vor? Niemand macht was auf Druck von Baerbock. Niemand. Niemand macht was. Es ist einfach nur... Ja, ich finde das auch so lustig, dass jetzt, wo sie sich getrennt hat, auf ihrem Plakat ganz groß zusammen draufsteht. Das war ein schöner Spaß. Ja, das steht hier bei mir in der Straße auch. Das war auch so ein Instant-Kopfschütteln, so zusammen. What the fuck? Zusammen. Zusammenschlagen. Zusammenfallen. Zusammenbrechen. Oh Mann. Ja, zusammen. Das Chat erinnert mich dran, dass sie aus der Hannoveraner Gegend kommen. Ich befürchte direkt aus Hannover. Ist in Hannover geboren, auf jeden Fall. Also das haben wir schon mal gemeinsam, Annalena und ich. Ich glaube, die ist eigentlich auch in etwa in meinem Alter, oder? Wir haben da auch eine Band in Hannover, die heißt The Spiders oder so ähnlich. Die habe ich früher auch gern gehört. Giftige Tiere. Ach so, sie ist 4 Jahre älter als ich. Okay. Na, da kannst du dich ja jetzt mal ranwerfen. Du bist ja direkt dann da an der Quelle. Die wohnt ja jetzt in Potsdam, ist das, glaube ich, ne? Wo sie kandidiert. Da, wo die ganzen reichen Politiker wohnen. Ja, die Annalena. Also das war auch unglaublich. Die Bäckerei hat mir gesagt, ich brauche ausländische Fachkräfte. Ja, und hier kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin angeteasert habe. In München zerstört ein Feuer 23 Polizeiautos vollständig. Und das kurz nachdem halt auch die CSU gesagt hat, ja, wir brauchen strengere Überwachung der Grenzen, wir brauchen besseres Vorgehen gegen illegale Migration. Was nicht so schön ist, ist, dass das Gebäude der Polizeidiensthundestaffel direkt neben dem Carpark liegt und da sogar schon die Scheiben gesprungen sind von der Hitze des Feuers. Also glücklicherweise waren die Tiere zum Zeitpunkt des Brandes nicht dort untergebracht. Ja, man geht von einer Brandstiftung aus, da es in München und Umgebung immer wieder zu linksextremistisch motivierten Brandanschlägen auf Baumaschinen und Infrastruktur. Es gibt auch eine extra Ermittlungsgruppe in München. Man kann natürlich noch nichts Genaues sagen, aber das ist ja das Muster, das wir kennen, inzwischen leider auch schon aus Berlin und anderen Orten, wo gezielt halt solche Flotten angegriffen werden und dann erfolgreich komplett zerstört. Ich will sehen, wofür ihr brennt. Ja, so ähnlich wie der Robert kommt uns jetzt auch meine alte Erzrivalin und Fernschachgegnerin Simone Dede Ayivi um die Ecke. So viel Hitlergruß war lange nicht. Ich holte das Telefon aus der Tasche, weil ich nach einem Kischrezept suche. Doch egal, welche App ich öffne, auf welche Website ich gehe, überall streckt mir Musk den Arm entgegen. Ich habe es gesehen, ich habe auch mitbekommen, dass Weidel Hitler einen Kommi genannt hat. Und diese Abschiebeflugtickets habe ich auch gesehen. Die Inhalte, die mir reingespült werden, egal ob von klassischen Medien oder in sozialen Netzwerken, sind hauptsächlich Rechte. Mein Feed besteht aus der AfD, dazwischen mehr als genug Trump, eine große Portion Merz und eine Prise FPÖ. Das ist das Gegenteil von Quiche. Wir sehen schon, starkes Trump-Derangement-Syndrom meiner Patientin. Und auch sonst ist sie nicht so richtig zufrieden mit den Entwicklungen der letzten Tage. Wir leben noch. Wir sind noch da. Noch haben die uns nicht deportiert. Und trotzdem werden wir unsichtbar. Ich sehe immer weniger bejahende oder empowernde Inhalte von FeministInnen, Queers, POC und behinderten Menschen. Ich lese weniger zu Fragen von sozialer Gerechtigkeit, Ökologie und Diversität. Dass viele, mich eingeschlossen, ihre Prioritäten verschoben haben, ist politisch notwendig. Ich habe in dieser Kolumne oft an die Diversity-Bubble appelliert, sich auch außerhalb von Identitätspolitik zu engagieren und bin positiv überrascht davon, wie viele das inzwischen tun. Doch viele haben sich auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, einige sicher aus Angst und wegen der Einschüchterung von rechts. Und andere, die nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, die denken, dass ihre Anliegen nun unwichtig sind. Doch ich will wissen, was ihr zu sagen habt. Und ihr habt immer noch das Recht, für ein besseres Leben zu kämpfen. Es muss immer Raum sein für Pride und Black Girl Magic. Ah, ja. Es gibt viel zu verlieren. Einiges ist schon verloren. Aber ich möchte das, was noch da ist, nicht übersehen. Gebt mir Einblick in eure Gewerkschaftsarbeit. Zeigt mir eure Afro-Locken-Routine. Erzählt meinetwegen von eurem Marx-Lesekreis. Ich will euch gendern hören. Aber vor allem möchte ich gerade jetzt viele verschiedene Ideen hören, wie wir diese Welt für alle Menschen besser machen können. Im Großen wie im Kleinen. Denn unsere Ansprüche runterschrauben, Sehnsüchte verdrängen, und Ideale in Kompromissen und Wahltaktiken untergehen zu lassen, das ist Teil des Rechtsrucks. Das ist Teil des Rechtsrucks. Ideale in Kompromissen untergehen zu lassen. Diese Leute haben alle keine Ahnung, was Demokratie bedeutet. Kein einziger von denen. Niemand. Ich sehe, was uns bedroht, aber ich sehe nicht mehr, was uns ausmacht. Und inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich dringend daran erinnert werden muss, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ich brauche mehr Rot, Grün, Bunt, mehr linke Themenvielfalt, Diskurs und Subkultur. Ich weiß, wogegen ihr seid. Ich will sehen, wofür ihr brennt. Denn genauso wichtig wie rechten Positionen zu widersprechen, ist es, linke Positionen zu finden, denen man zustimmen kann. Ich brauche keine Informationen mehr darüber, wenn ich nicht wählen soll. Aber ich nehme jedes Argument, damit ich mit möglichst gutem Gefühl am 23. Februar einer Partei meine Stimme geben kann und andere überzeugen, das auch zu tun. Ne? Es wird eng. Und das merken viele von diesen Leuten. Es wird echt eng für ihre Ideologie. Die brennt an allen Enden, ob das die Kapitalgeber sind oder die Politik in Amerika. Brennt an allen Enden. Und in Deutschland geht es einfach weiter wie gehabt. Hier mit der Schauspielerin Jella Hase. Im Kleinen wie im Großen den schwierigen, aber ehrlichen Weg gehen, die wahren Ursachen unserer Probleme zu erkennen und sachlich mit ihnen umzugehen. Ehrlichkeit erfordert Mut, immer. Und ich denke an das Glück der Mutigen. Polemik und falsche Schuldzuweisungen verhindern eine aufrichtige Auseinandersetzung und versperren uns die Sicht für eine nachhaltige und soziale Zukunft. Und ich wehre mich aus der Tiefe meines Herzens gegen den Verlust von Ehrlichkeit, die Verrohung im Miteinander und das Normalisieren und Verharmlosen von rechter Gesinnung. Moment. Bis eben dachte ich ja noch, es geht vielleicht darum, dass sie insgesamt über die politische... Nee, es geht natürlich um rechts. Und die Masken sitzen dabei und klatschen. Ja. Kulturschaffende Deutschland 2025, Öl auf Leinwand. Kackdreck. Unglaublich. Den ja, kenne ich nicht. Nun ein Bundestagswahlspot. Hol zurück, was dir gehört. Mach kaputt, was dir gehört. Warte, wo ist der Ton? Das ist mein Extra. Das ist von Facebook. Hä? Der hat ihn wieder ausgeschaltet. Ja. Des Monats für deine Karte an der Super. Hier stimmt doch was nicht. Du kannst 40, 50 Stunden die Woche ackern und am Ende des Monats wird deine Karte an der Supermarktkasse trotzdem abgelehnt. Immer mehr Menschen haben Angst vor neuen Rechnungen im Briefkasten oder aus ihrer Wohnung zu fliegen. Weil die Mieten einfach unbezahlbar sind. Nein, nicht mit uns. Wieder zurück. Aber irgendwie ist nie jemand daran schuld. Nicht die gescheiterten Ampelparteien und auch nicht die CDU, die davor regiert hat. Vor der Wahl versprechen Sie uns das Blau vom Himmel. Bezahlbare Lebensmittel. Bezahlbare Mieten. Eine sichere Zukunft für unsere Kinder. Gute Pflege und mehr Busse und Bahn. Kein Versprechen haben Sie gehalten. Und nach der Wahl helfen Sie vor allem Ihren reichen Freunden, sich die Taschen noch voller zu machen. Aber für unsere Probleme interessieren Sie sich überhaupt nicht. Das ist doch keine ehrliche Politik. Die Menschen in Deutschland verdienen eine Partei, die für sie arbeitet und nicht für die Superreichen. Eine, die es wirklich ernst meint. Eine Partei, die die Mieten wirklich deckeln will. Eine, die die Lebensmittelpreise wirklich senken will. Zwei Roster, bitte. Danke, Bodo. Eine, die nicht nach unten tritt. Eine, die Konzerne und Reiche zur Kasse bittet. Und eine, die ihre Versprechen auch nach der Wahl hält. Die Linke, wir legen uns für dich mit denen da oben an. Das macht ja sonst keiner. Deshalb am 23. Februar die Linke wählen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin überzeugt. Ja, ich werde die SED wählen, jedes Jahr halt. Dieses Abholen hier von den Kartons, das hat mich richtig mitgenommen. Ja, auch, dass der Gysi einfach so im Handstreich... rein da wieder. Genau, schön den Leuten das Vermögen wegnehmen, ne? Nicht einfach irgendwo verstecken oder so. Da ist der Gysi dagegen. Hat er ja nicht auch mit dem SED-Vermögen gemacht. Hier öffnen. Ach, Bodo, ja. Der Bratwurstmeister. Text the Rich. Das ist die Vorstufe von Eat the Rich, hat vorhin auch schon mal jemand im Chat gesagt. Ich meine, ja, als wenn die Leute nicht besteuert würden. Sind zwar hier nicht die Superreichen, aber da wird es auch wieder die Frage, wer dann hinterher die ganzen Reichen sind. Die Reichen, das werden alle sein, also. Zweifelsfrei. Naja, wenn man das 1% erschossen hat. Dann auch wie die Frau Reichinek, ne? Ist wahrscheinlich auch eine von den Reichen. Ja, auch mit den Kindern, das fand ich auch so niedlich. Weil sie ja, merkt man auch immer bei ihren Bundestagsreden, dass sie so richtig so ein Freund von Nachwuchs ist und so. Ja, und linken Werbespots so weit. Also, wo ist die Diversität? Das ist aber nicht das Deutschland, in dem ich hier lebe. Ja. Und noch so ein Poser ist der hier. Ja, das war nicht so niedlich. Alter. Philipp Amthor und Flair. Und die haben irgendwie was von ihm in irgendwo ein Wahlkampfding irgendwie reingebracht und dann gab es hier ein klärendes Gespräch im Bundestag. Und das ist einfach. Ja. Geh weg. Das sind die zwei Bilder? Ja, scheinbar. Aber ich bin darüber gestolpert und ich fand es einfach niedlich. Diese Leute. Bei der Amthor, der ist halt mega hip, ne? Richtig Ich Gangster. kann mit beiden nichts anfangen, ganz ehrlich. Merz. Ich will auch mit beiden nichts anfangen. Ich fand nur dieses Bild so lustig. Der eine ist ein echter Gangster, der andere ist Flair, sagt Saikode. Der Zauber der Räuspertaste, ja, ich weiß nicht, ich habe das auch so ein bisschen stellvertretend für den Amtsantritt mitgebracht, den Artikel. Ich habe mir die ganze Nummer gegeben, bis abends spät, als er noch am Unterschreiben war. Hast du dir das auch angeschaut? Keine Minute. Ja, siehst du mal, so verschieden sind Menschen. Nee, ich fand das interessant. Die ganzen Gesichter zu sehen, waren lustig. So Leute wie Hillary oder so. Und halt so zu gucken, wie er in dieser Rede, die er in der Rotunde gehalten hat, da hat er ja im Endeffekt innerhalb von ein paar Minuten Rede, hat er die komplette Biden-Regierungszeit abgeräumt, hat gesagt, das werde ich wegmachen, das und das und das werde ich auch und das noch und hier und das. Und ich weiß noch, es ist genauso am 18:29 mitteleuropäischer Zeit, als er gesagt hat, es wird nur noch zwei Geschlechter geben, Mann und Frau. Und ich glaube, so unglaubliche Mengen Salz sind selten freigesetzt worden in so kurzer Zeit wie das, was da der Mann gesagt hat. Und hier geht es halt um. In dem Artikel geht es darum, dass er noch eine weitere Rede gehalten hat, ein Stückchen später, vor weiteren Anhängern, jüngeren Anhängern vor allem. Er hat es auch nochmal betont, dass er da irgendwie die jungen Leute, jungen Unterstützer eingeladen hat. Und da sind einige Sachen viel konkreter gewesen, als er die bei der großen staatsmännischen Rede in der Rotunde gesagt hat. Und darauf hebt auch hier der Kolumnist der Taz ab. Und dann später vor den nicht mehr in den Saal passenden FreundInnen, UnterstützerInnen in einem anderen Raum. Beim zweiten Aufschlag sprach der echtere Trump und merkte ganz kokett an, er habe in der ersten Reihe ein paar Dinge weggelassen, weil die ja nice und versöhnlich klingen sollte. Das ZDF, das am Montag im Hauptprogramm für die Amtsanführung zuständig war, hatte da aber schon seine Live-Berichterstattung beendet. Das ist auch wieder so eine Sache. Also ich meine, war euch das Protokoll nicht bekannt, ZDF? Oder habt ihr gedacht, nö, braucht man nicht, wenn er noch eine Rede hält? Er sagt ja nur noch mal dasselbe. Finde ich schon wieder so, ja, Journalisten halt. Wir hassen sie noch nicht genug. Nicht nur bei Trump müssen wir uns darauf einstellen, dass althergebrachte Konventionen und Terminpläne für den Arsch sind. Ah ja. Und dann sagt er nochmal, das war halt auch eigentlich eine sehr wichtige Ansprache. Die BBC hat zum Beispiel statt die letzten Worte von Herrn Biden als Präsident, wie das traditionell üblich ist, zu übertragen, halt die Rede von Trump übertragen. Wenn Trump unter dem Jubel seiner AnhängerInnen die Axt an die Grundlage der US-Demokratie legte und klar machte, dass seine Grönland-Fantasien kein Witz sind. Ja, okay. Und dann geht es halt noch um diesen Fauxpas, den Phoenix sich geleistet hat. da hat ja dann irgendwann der Simultandolmetscher vergessen, die sogenannte Räusper-Taste zu drücken. Das ist die, die man kurz drückt, wenn man mal halt für eine Sekunde das Mikro zuhaben will und nur mit den Leuten im Studio reden will. Dann hat er halt vergessen, da drauf zu drücken und gesagt, sag mal, wie lange wollt ihr denn hier bei dem Scheiß bleiben? Und das ZDF und ARD haben dann natürlich, oder die Phoenix-Mutteranstalten haben natürlich... Aufgrund einer technischen Panne war heute die Kommunikation zwischen Dolmetscher und Regie hörbar. Sie spiegelt selbstverständlich nicht die Meinung des Senders wider, hat Phoenix dann nach außen rausgegeben. Aber genau das zeigt halt auch wieder, unsere Medien sind eigentlich fast nicht reformierbar. Mit den Leuten, die da drin sind, wird es halt nie irgendwie eine faire Bewertung geben, und das sagt ja, er hier auch. Ja, Scheiß, weil ich meine, gerade das, was wir uns gerade angeschaut hatten von Robert dem Großen, wenn da irgendwer gesagt hätte, ey, was redet der denn da eigentlich so, ohne zu wissen, dass er on air ist, ja, da würden Köpfe rollen bei denen. Also die würden ihren Job verlieren, also jeder, der da irgendwie Verantwortung getragen hat dafür, denen ihre schöne Inszenierung da kaputt zu machen, dass sie die Allergrößten sind. Flexibilität ist gefragt, wozu natürlich gehört, nicht jeden Schrott zu bringen und auf Medienphänomene wie False Balance hereinzufallen. Ausgewogenheit um jeden Preis war noch nie richtig und wird jetzt richtig gefährlich. Wenn in solchen Fällen empfiehlt es sich, die Räusper-Taste gedrückt zu halten, wenn es sein muss, auch länger. Oder mit einer aktiven Piep-Taste bzw. weniger fortschrittlich, doch zeitversetzt zu senden, um den Scheiß zu filtern, sagt die Mitbewohnerin. Vielen Dank, Sie haben gerade die Handlung von 1984 zusammengefasst, Herr Grimberg. Das ist ja toll. Muss ich das Buch gar nicht mehr lesen. Ich frage mich wirklich, was in den Gehirnen von solchen Leuten vorgeht. Ja, ne? Kann man einfach piepen, wegpiepen. Alles, was wir nicht hören wollen, wegpiepen, piep, piep, piep, piep. Nicht jeden Schrott bringen, piep, piep. Nicht immer dieses ewige Pro und Contra. Ich weiß schon, wohin die Reise gehen soll, aber ich fahre nicht mit, Steffen. Tschüss, Steffen. Bis bald, Steffen. Ein interessanter Artikel vom Humanistischen Pressedienst, wo ich nicht wusste, aus welchem Stall der kommt, aber der gehört zur Giordano Bruno Stiftung. Ja, genau, das tut er, ja. Und er hat auch früher schon mal Artikel, die auch ganz interessant waren. Und dieses hier ist von einem gewissen Sebastian Schnelle, den wir auch unter dem Namen Vorpolitisch kennen. Ja, möchtest du? Ich habe so viel geredet. Ich habe den aber nicht gelesen. Ach so, okay. Nee, ist ein sehr guter Artikel. Stellt halt dar, wie sich die beiden Sachen gegenseitig befruchten, also eine linke und eine rechte Identitätspolitik. Meine These ist, dass es sich zumindest in Teilen um eine perfide Wechselwirkung zwischen Populismus und Identitätspolitiken von links und rechts handelt. Und damit meint er halt diese Rechtsruckerzählung im Endeffekt. Ich werde jetzt hier den Teufel tun und den ganz vorlesen, dann falle ich auseinander. Habe schon so viel geredet. Aber um mal reinzugehen, ich empfehle jedem, den auf jeden Fall zu lesen. Und hier schauen wir mal rein. Wenn Männlichkeit und Whiteness, Weißsein, abgewertet werden, zumeist als toxisch bezeichnet werden, dann, so deren politische Erzählung, muss man sich organisiert gegen diese Abwertung und die Gruppen, die einen abwerten, wehren. Und selbst wenn die abgewerteten Gruppen nicht so weit gehen, sich in die Arme von Rechtsextremisten zu begeben, so werden sie wenig Neigung verspüren, mit denen zu kooperieren, die sie abwerten. In einer Demokratie, in der es darum geht, sich Mehrheiten zu beschaffen und tragfähige Wählerallianzen zu bilden, ist dies fatal. Progressive Kräfte, die Wähler aus ihrer Allianz vergraulen, weil diese Eigenschaften besitzen, auf die sie keinen Einfluss haben, ist dabei eine schlicht absurde Wendung. Und wer glaubt, dass dies nur ein Nischenphänomen oder übertrieben sei, der sei an Hillary Clintons Basket of Deplorables erinnert, der sie am Ende die Wahl zur ersten Präsidentin der USA gekostet haben könnte. AfD-Wähler pauschal als dumm oder ungebildet zu beschimpfen, erscheint in diesem Licht ebenfalls keine sehr sinnvolle Strategie zu sein, so man Teile dieser Wähler zurückgewinnen möchte. Wie gesagt, ein langes Ding, ein interessantes Ding und insgesamt absolut an der richtigen Stelle zum identitätspolitischen Wahnsinn des letzten Jahrzehnts. Schön zusammengefasst. Wer den Rechtspopulisten nicht in die Karten spielen möchte, sollte mindestens einmal aufhören, Kritik an Identitätspolitik, so wie sie auch hier geäußert wurde, per se in die rechte Ecke zu stellen und sich inhaltlich auf die genannten Punkte einlassen. Noch besser wäre es, man würde auch die eigenen Inhalte und Praxen auf den Prüfstand stellen, da eine historische Machtperspektive scheint die politisch radikale und extreme Rechte immer nur dann zu haben, wenn sie es schafft, beträchtliche Teile der unteren Klassen auf ihre Seite zu ziehen. Jo. Der gute vorpolitisch. So, aber leider wahrscheinlich schon wieder weitermachen. Schläge, Tritte, Mobbing an den Schulen in Baden-Württemberg wird es immer schlimmer, sagt uns hier die Schwäbische. Ja, ist einfach wieder nur so ein Leuchtturmpost, ne? 60% der Schulleitungen in Baden-Württemberg klagen über psychische Gewalt an Lehrkräften. Die Betroffenen werden beschimpft, beleidigt, bedroht, gemobbt oder schlicht penetrant belästigt. Erschreckend, diese Form der Gewalt üben in mehr als 80% der Fälle Eltern aus. Und erst danach folgen Schülerinnen und Schüler. Auf ausreichende Unterstützung können sich Opfer nicht verlassen. Nur etwas mehr als die Hälfte der Schulleitung stimmt dem zu. Was also tun? Ja, und dann kommen wieder die Sachen Präventivarbeit etc. pp. Ein Schulkodex, intensiver Dialog, Ausweitung von Demokratiebildung, Teilnahme an Prozessen wie Schule ohne Rassismus. Oh ja, das wird helfen. Und so weiter und so fort. Ja. Das wird helfen. Also, wenn die Eltern gewalttätig sind, irgendwelche DEI-Maßnahmen für die Kinder oder wie? Also die Schulleiter meinen, Demokratiebildung und Schule ohne Rassismus seien nicht so eine gute. So ein gutes Mittel. Meine ich auch. Ja, und die Mehrheit der Schulleiter geht davon aus, dass die Gewalt in den letzten 5 Jahren zugenommen hat. Die andere Hälfte die anderen 40% der Schulleiter sind, keine Ahnung, liegen im Koma oder so. 26% der Schulleitungen in Baden-Württemberg berichten von Vorfällen, bei denen Lehrerinnen oder Lehrer direkt körperlich angegriffen wurden. Ja, läuft. Fedit wie Google. Wird halt nicht besser. Eigentümlich frei hat hier sich die Freiheit genommen, die Rede von Javier Milei beim WEF am 23. Januar zu dokumentieren. KI übersetzt, aber ganz gut lesbar. Mit der wunderschönen Überschrift: Javier Milei zerfistet das Zentrum des Wokismus. Womit der argentinische Präsident das Weltwirtschaftsforum konfrontierte. Auch hier ist es eine mächtige Rede. Ich werde den Teufel tun, sie komplett vorzulesen. Ich will aber ganz zum Ende gehen. Ich wollte schon. Er spricht halt über das historische Scheitern und dass die gültigen Rezepte nicht mehr die sind, die funktionieren, und sagt dann: Und der gemeinsame Nenner in den Ländern und Institutionen, die scheitern, ist das mentale Virus der Vogue-Ideologie. Das ist die große Epidemie unserer Zeit, die geheilt werden muss. Es ist der Krebs, der entfernt werden muss. Diese Ideologie hat die wichtigsten Institutionen der Welt kolonisiert. Von den Parteien und Staaten der Länder des Westens bis hin zu globalen Governance-Organisationen über nichtstaatliche Organisationen, Universitäten und Medien. Ja, und damit hat er vollkommen recht. Er sagt also das, was auch die Weltraumaffen jede Woche sagen in dieser Rede. Ja, früher hieß es Social Justice, und das ist ja auch das, was der Juri, wo er uns vorgewarnt hat. Und er prangert natürlich wieder den Kommunismus an. Sie schwingen die Fahne des Gender Pay Gaps, aber wenn man die Daten betrachtet, ist klar, dass es keine Ungerechtigkeit bei gleicher Arbeit gibt, sondern dass die Mehrheit der Männer dazu tendiert, Berufe zu ergreifen, die besser bezahlt sind als die Berufe, die die Mehrheit der Frauen wählt. Uff. Tja. Uff. Nimm das FDP-Parteiprogramm. Ein Kuhl habe ich übrigens heute auch wieder getroffen. Ja, Einwanderung, genau das Gleiche und so weiter und so fort. Der Wokismus hat so tief in unsere Gesellschaft eingedrungen, dass er sogar die Idee des biologischen Geschlechts in Frage stellt, durch die verheerende Gender-Ideologie. Ja. Unsere Zukunft will er kapern und all dies und viele weitere Absurditäten, die wir aus Zeitgründen nicht alle aufzählen können, sind es, die den Westen heute bedrohen. Was für eine Gesellschaft kann aus dem Wokismus hervorgehen? Der Wokismus ist nichts anderes als ein systematischer Plan der Partei des Staates, um staatliches Eingreifen und die Ausweitung der öffentlichen Ausgaben zu rechtfertigen. Den Westen wieder groß machen. Heute wie vor 215 Jahren hat Argentinien seine Ketten gesprengt und lädt, wie es in unserer Nationalhymne heißt, alle Sterblichen der Welt ein, den heiligen Ruf zu hören. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Möge die Kraft des Himmels mit uns sein. Vielen Dank an Sie alle und es lebe die Freiheit. Ja, da hat er, glaube ich, schon einigen Leuten vor den Kopf gestoßen und das mit Absicht und Anlauf und das gefällt mir. Wie gesagt, die Übersetzung ist KI, ist ein bisschen holprig hier und da, aber man kriegt schon mit, was er da gesagt hat, ohne Problem. Wir machen Werbung seit wann? Ja, was heißt Werbung? Das ist auch eine Buchvorstellung. Also wir stehen da regelmäßig Bücher vor. Wieso ist das Werbung? Stimmt. Das war wahrscheinlich, weil es die Bestellseite ist. Irgendwie so ja, direkt beim Verlag oder so. Ja, ich nehme aber eigentlich immer gerne die vom Verlag selber. Also das Goodreads auch von Amazon. Also ja, es ist auf jeden Fall die digitale Bevormundung von Herrn Steinhöbel. Joachim Steinhöbel und da drin schildert er halt nochmal diese ganzen Prozesse, die er geführt hat gegen die Social Media Plattform, aber auch gegen so Sachen wie Korrektiv mit ihren Faktenchecks auf Social Media Plattformen und so. Und ich habe das also sehr gerne gelesen. Viele von den Fällen hatte ich zwar damals schon mitverfolgt, als sie liefen, aber es ist doch nochmal sehr gut, das alles so nochmal aufbereitet zu haben. Und der Herr Steinhöfel kann auf jeden Fall sich auch gut ausdrücken. Also ist ja ziemlich schlagfertig und das wird auch in dem Buch wieder deutlich. Also es war sehr angenehm zu lesen und sehr interessant. Und ja, hat man nochmal so das Gesamtpaket von diesen ganzen Problematiken, die es da gab. Also es geht halt um alle möglichen Löschungen von Postings von Leuten aus allen möglichen politischen Richtungen und dann halt nicht wiederherstellen, weil man dann zwar alles schnell irgendwie löschen kann, aber halt nicht so schnell wieder vorkramt. Und seine Auseinandersetzung mit den Faktencheckern, die ja da irgendwie privilegiert sind und inwiefern denn Korrektiv irgendwie zertifiziert wäre, wo sie noch nicht mal vor Gericht noch nicht mal wussten, dass ihre Zertifizierung gar nicht mehr gültig ist, sondern ausgelaufen ist, weil die irgendwie so ein Verfallsdatum hatte und so. Die hatten sich da so sehr mit beschäftigt, dass er das halt wusste und die das gar nicht wussten. Also mit anderen Worten gar nicht. Und ja, also es ist eine ziemliche Shitshow, was da so teilweise irgendwie vorgebracht wird. Und wir sind ja hier auch große Verfechter von Meinungsfreiheit. Und der gute Herr Steinhöfel hat auf jeden Fall ziemlich viel dazu beigetragen, dass gerade bei uns hier in Deutschland für diese Social-Media-Plattformen da ja einiges, was da im Argen lag, mal ein bisschen beackert wurde. Und weil unsere Politiker und so kümmern sich da ja auch nicht drum, da wird ja immer nur gesagt Hassrede und so, wo er ja natürlich auch sagt, dass der Begriff Hassrede halt Blödsinn ist. Und ja. Oder mit einer aktiven Piep-Taste, beziehungsweise weniger fortschrittlich, doch zeitversetzt senden, um den Scheiß zu filtern. Genau, Chris. Ja, so sieht's aus. Und nochmal zurück in die Vergangenheit, als der alte Mann noch in Amerika das Sagen hatte, obwohl der andere ist auch alt. Hier aber also dieser Unterschied zwischen Trump, wie er jetzt gerade unterwegs ist, und die wollten uns verkaufen, dass Trump auch irgendwie schon senil ist und dass es keine gute Idee ist und so. Und so wie der da aufgetreten ist, vielen Dank, hat er ihn einfach weggewischt, den beiden. Ja, und hier geht es um den anderen beiden, nämlich um Hunter und es geht um Politico. Inzwischen ja auch Teil des Springer-Konzerns, wenn ich mich nicht irre. Hier sind zwei Journalisten von Politico oder ehemalige Journalisten, die bei Politico gearbeitet haben. Einmal Mark Mark Caputo und Amatara Palmieri. Und die sagen halt beide, man hatte halt zu der Zeit, als die Geschichte mit dem Laptop rauskam, das Gefühl, dass das Politico in irgendeiner Form die Sachen unter der Decke hält, dass man halt da versucht, alles abzuwehren. Sie sagt hier, sie hat irgendwann einen Tipp bekommen, beziehungsweise Material bekommen, dass der Hunter Biden Steuerrückstände hatte aus seiner Zeit, als er für diese ukrainische Gasholding gearbeitet hat, und dass es dafür auch Dokumente gab. Nämlich in Amerika ist es so, wenn du eine Steuerschuld bei einem Staat hast, geht er einfach hin, belastet praktisch deinen Grund und Boden damit und geht dann los, um diesen Belastungsschein halt an den Meistbietenden zu verkaufen, um sein Geld rauszukriegen. Und zu der Zeit ist sowas halt mit den Einnahmen von Hunter Biden wohl passiert. Und die hat davon Wind bekommen, aber man hat ihr gesagt, nee, das würde den journalistischen Standards bei Politico nicht entsprechen, was sie da hat. Das sei ihnen nicht wasserdicht genug. Und so ging es ihnen wohl bei so ziemlich allen Sachen, die sie versucht haben, zu dem Thema zu machen. Währenddessen hat halt Politico Sachen geschrieben, wie das sei alles russische Desinformation mit dem Laptop, und Missinformation und so weiter und so fort. Ja, kann man sich selber einen Reim drauf machen, wie da der Schutzschild rausgehalten worden ist von gewissen Medienorganisationen, um die Familie Biden zu schützen. Aber die muss sich ja jetzt keine Sorgen mehr machen, weil er hat ja nicht nur Hunter begnadigt, sondern alle seine Familienmitglieder vorsorglich begnadigt, was ich einen ziemlich interessanten Move finde, wenn man überlegt, wie viel Geld diese Familie wert ist. Und dann kann einfach mal einer hingehen und sagen, ich begnadige euch alle für alles, was ihr gemacht habt. Völlig egal, was jetzt noch rauskommt. Ihr könntet Kinder gefressen haben. Scheißegal. Ihr seid begnadigt. Ja, schön. Ja, Gnade. Ihr habt schon genug durchgemacht. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, aber die Axel Springer Akquisition von Politico war wohl erst 2021 fertig. Ah, okay. Ja, also zu dem Zeitpunkt. Inzwischen gehört Springer, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie haben halt selber gesagt, nee, wir haben immer genau darüber berichtet, und wir hatten super Journalisten an den Sachen dran, und wenn die irgendwas zu meckern haben, sind sie selber schuld, dann haben sie wohl nicht so richtig gearbeitet. Also klassische Non-Apology. Ja, und hier habe ich noch einen interessanten Artikel, weil ich da auch sonst gar nicht von gehört habe. Und als ich das jetzt gegoogelt hatte, war auch nicht viel an Quellen. Dieses hier ist irgendwie eine kurdische Nachrichtenseite, die auf Deutsch veröffentlicht. Und da steht, kurdische Aktivisten in Kiel niedergestochen. Und das war wohl, wie sie hier schreiben, offenbar IS-Sympathisant, der das gemacht hat. Also sowas haben wir hier in Deutschland halt mittlerweile auch. Ja. Ist ja auch eine Platte, die ich seit fast 10 Jahren spiele, dass wir uns diese ganzen Konflikte hier importieren und dass sie mit einer ganz anderen Gewaltbereitschaft ausgetragen werden, als wir das je gewöhnt waren in unseren Innengrenzen. Aber das verstehen viele Leute ja nicht, dass sich die Qualität der Gewalt einfach massiv verändert hat. Die Gewaltbereitschaft. Tja, damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Ja, haben uns heute etwas Sendezeit gekostet. Eine klassische Ausgabe mit 3 Stunden sozusagen. Und davon ungefähr ein Drittel nur der Märchenerzähler und seine Geschichten. Ja, wir können uns nicht beschweren. Uns stehen wahnsinnig interessante Zeiten bevor. Mit der Wahl jetzt und dem, was in Amerika passiert und was die Welt so als Reaktion darauf tut. Wer den Schwanz einkneift und so tut, als wäre er immer schon eigentlich voll dabei gewesen. Und wie viele Promis jetzt wirklich auswandern. Ich glaube, Arnold ist schon bei Ingrid in Graz. Oder in Wien. Oder wohin. Aber der kommt ja auch eigentlich irgendwo aus dem Hinterland, oder? Aus der Steiermark. Ja, meine ich doch. Ist Graz nicht in der Steiermark? Vielleicht ist es ein Match made in heaven. Schon bald hören wir ganz andere Nachrichten aus Österreich. Ist das nicht Oberösterreich oder so? Der Schwede, ich hab da. Das wird uns unsere Zuschauer killen. Das können wir uns nach dem Anschluss. Das überlegen wir uns dann nach dem Anschluss, was wir da genau machen. Chris. Wo wir das Graz hinlegen, ja. Die Geschichten in Österreich, das was für Geschichten in Österreich, meint der Fuber, die ÖVP. Ah ja, okay, die Graz ist sogar die Landeshauptstadt der Steiermark, lese ich bei Wikipedia. Siehste? Der Ohrkotzl-Orsch hat es gerade bestätigt. Nächste Woche ist Affengeburtstag, ach du meine Scheiße, 9 Jahre Affen. Ist verrückt. Wer hätte gedacht, dass wir so lange hier an dem Scheiß kleben bleiben? Eigentlich wollten wir nur die schnelle Mark machen damals mit so einem politischen Podcast. Wir hätten super Chats vorgelesen und Merchandise. Wir hatten schon alles fertig und dann haben wir uns in letzter Sekunde umentschieden. Und das Angebot von Funk abgelehnt und gesagt, nee, machen wir nicht, wir haben Prinzipien. Sonst wären wir heute vielleicht auch wieder auch ein cooles Funkformat. Die Weltraumaffen. Diese Woche mit Robert Habeck am Küchentisch. Ach, guck an. Ja, Schwarzenegger ist auch geboren in der Steiermark. Ja, das habe ich doch vorhin gesagt. Zweifelst du meine Arnold-Kenntnisse an? Ja. Nee, nicht wirklich, aber ich würde es nur Fakten checken. Ich bin so eine Art Korrektiv. Dafür verurteile ich dich zu mindestens 3-mal Herkules in New York. Aber ja. Viel Spaß. Aber ist ja nur sein Gesicht und oder die Stimme, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, geht in den Wald. Geht in den Wald. Und passt auf euch auf da draußen. Passt auf euch, Baby. Es gibt eigentlich gar keine Bedrohungslage, hat ja der Typ von der SPD gesagt. Euch kann da draußen gar nichts passieren. Das ist ja gut. Wenn jemand auf euch zukommt, der euch bedroht, sagt einfach, der von der SPD hat gesagt, du existiert gar nicht. Und das hilft vielleicht, aber mal gucken. Ja, das mit dem Zerschmettern hat Abby ja schon gesagt. Lest Knicklicht, Miete pro Kopf. Müssten mal gucken, ob es der Safe Space noch online ist. Mammon Magazin. Und lasst euch nicht unterkriegen von dem ganzen Wahnsinn. Das wird sich zu einem ziemlichen Crescendo steigern die nächsten 3 Wochen. Und macht Popcorn. Tut Dinge, die euch gut tun. Habt die richtigen Getränke im Haus. Und versucht es auszusitzen, bis es rum ist.